Sie hören Die Welfen, wie aus deutschen Fürsten englische Könige wurden. Gelesen von Clemens Benke für Saga Egmont. Blickpunkt. Ein unerfülltes Versprechen. 200 Jahre Brasilien. Für Stefan Zweig war es das Land der Zukunft, doch immer wieder kam die Vergangenheit dazwischen. Erst blockierten Sklaverei und Zuckerbarone den Fortschritt, später Militär und Korruption. Von Philipp Lichterbeck. Am 3. April 2017 spricht der brasilianische Präsidentschaftskandidat Jair Bolsonaro im hebräischen Club von Rio de Janeiro. Er berichtet von seinem Besuch in einem Quilombo, einer traditionellen Siedlung von Nachfahren afro-brasilianischer Sklaven. Er sagt: Der leichteste Afro-Nachkomme dort wog 7 Arrobas. Sie tun nichts. Ich glaube, sie taugen nicht einmal, um sich fortzupflanzen. Die Maßeinheit, die Bolsonaro gebraucht, um das Gewicht der Schwarzen anzugeben, Arroba, ist ein altes portugiesisches Maß, mit dem in Brasilien bis heute Vieh gewogen wird. Die Episode offenbart eine einfältige und rassistische Sicht auf Geschichte und Gesellschaft. 1,5 Jahre später wird Bolsonaro zum Präsidenten gewählt. Und er wird das Staatsoberhaupt Brasiliens sein, wenn die Nation an diesem September 2022 seine 200-jährige Unabhängigkeit von Portugal feiert. Darin liegen Symbol und Tragik. Denn Bolsonaro steht für eine fatale Kontinuität in der brasilianischen Geschichte. Die Aufrechterhaltung einer Ordnung, die Wohlstand, Land und Macht in den Händen einer weißen Elite konzentriert. Die Geschichte Brasiliens wird oft erzählt als Story eines riesigen Versprechens, das nie erfüllt wurde. Als die Geschichte einer Nation, die wie keine zweite die besten Voraussetzungen hatte, um wohlhabend zu sein. Das Land besitzt gigantische, fruchtbare Flächen, unzählige, teils riesige Flüsse, eine immense biologische Vielfalt, eine fast 7500 Kilometer lange Küste und eine Bevölkerung, die die verschiedensten Einflüsse vereint. Warum also ist die Mehrheit der 213 Millionen Brasilianer arm? Wieso sind heute 119 Millionen Brasilianer vom Hunger bedroht? Warum konzentriert aber 1% der Menschen 50% der Einkommen? Und wieso gibt es fast keine Afro-Brasilianer auf Führungsposten, obwohl Schwarze mehr als die Hälfte der Bevölkerung stellen? Das Land der Zukunft, von dem der Wiener Schriftsteller Stefan Zweig 1941 schwärmte, weil er hier ein riesiges Potenzial erkannte, wartet bis heute auf seine Zukunft. Warum das so ist, kann die Geschichte erklären. Bereits die Geburt der Nation 1822 begann mit einem Makel, denn im Gegensatz zu den spanischsprachigen Kolonien Lateinamerikas entstand in Brasilien keine Republik, sondern eine Monarchie. Das erste Staatsoberhaupt der neuen Nation war Kaiser Dom Pedro I., vormaliger Kronprinz Portugals. Daran war indirekt Napoleon schuld. Er hatte 1807 Portugal besetzt, woraufhin der portugiesische König Dom João VI. Nach Rio de Janeiro floh, die Hauptstadt der eigenen Kolonie. Mit ihm kam einiger Fortschritt, er öffnete die Häfen, gründete Ministerien, den obersten Gerichtshof und die Bank von Brasilien. 1815 erhob er Brasilien in den Rang eines Königreichs. Die Siedler begrüßten diese Aufwertung. Wirtschaftlich basierte die Kolonie seit Mitte des 16. Jahrhunderts auf der Zuckerproduktion im brasilianischen Nordosten. Der Zucker versorgte Portugal mit einem Großteil seiner Einnahmen, aber der Anbau wurde von nur wenigen reichen Familien kontrolliert. Der Goldrausch, der 1695 begonnen hatte, als Vorkommen im heutigen Bundesstaat Minas Gerais entdeckt wurden, war am Beginn des 19. Jahrhunderts verebbt. Aber die Goldeinnahmen hatten zum Aufstieg des brasilianischen Südostens und zur Verlegung der kolonialen Hauptstadt von Salvador nach Rio 1763 geführt. Die Unabhängigkeit Brasiliens bahnte sich an, als João VI. 1820 nach Portugal zurückkehrte. In Brasilien zurückblieb sein Sohn Pedro. Als das portugiesische Parlament auch Pedro zur Rückkehr nach Lissabon aufforderte, eskalierte die Situation. Pedro hielt eine Rede, die als Fico, ich bleibe, berühmt wurde. Am 7. September proklamierte er die Unabhängigkeit Brasiliens und wurde zum Kaiser gekrönt. Als Pedro der Erste ließ er eine für die damalige Zeit fortschrittliche Verfassung erarbeiten und die ersten Jahrzehnte des neuen Staats verliefen weitaus weniger chaotisch als in den spanischsprachigen Republiken. Dennoch sank die Popularität Pedros. Zum Unmut der Zuckerbarone hatte er Handelsverträge mit England abgeschlossen, in denen er versicherte, den Import von Sklaven zu beenden. Die Sklavenhändler dachten jedoch nicht daran und führten ihr Geschäft nur etwas diskreter bis etwa 1850 fort. 1831 dankte Pedro zugunsten seines fünfjährigen Sohnes Pedro de Alcântara ab. 9 Jahre später übernahm dieser die Regierungsgeschäfte und es begann eine Ära, die als eine der fruchtbarsten Brasiliens gilt. Pedro II. War ein aufgeklärter Monarch, ernst, bescheiden und intellektuell neugierig. Sein relativ kleiner Palast stand in den Bergen bei Rio de Janeiro. Er führte aber auch den brutalen Krieg der Dreierallianz gegen Paraguay zwischen 1864 und 1870. Nach dessen Ende begannen junge Offiziere, die ökonomische Rückständigkeit Brasiliens in Frage zu stellen. Die Wirtschaft basierte immer noch auf Plantagen und Sklaverei, und die eigentliche Macht im Staat lag bei den Zuckerbaronen. Es war das Wirtschaftsmodell, das sich nach der Ankunft der Portugiesen im Jahr 1500 unter Pedro Álvares Cabral etabliert hatte. Brasilien war Rohstofflieferant, exportierte es zunächst Brasilholz, das als Farbstoff in Europa diente und Brasilien seinen Namen gab, so übernahm schon bald der Zucker die Rolle als wichtigstes Handelsgut. Aber für die Zuckerproduktion brauchte man Sklaven. Bereits um 1540 wurden die ersten Afrikaner über den Atlantik gezwungen. Ab nun wuchs der Sklavenhandel stetig. Es wird geschätzt, dass von den rund 12 Millionen Afrikanern, die in den darauffolgenden 400 Jahren über den Atlantik gebracht wurden, ein Drittel bis die Hälfte nach Brasilien kam. Der Widerstand gegen dieses System wuchs ab den 1860er Jahren, aber erst 1888 wurde das Ende der Sklaverei per Lei Áurea, dem Goldenen Gesetz, beschlossen. Damit war Brasilien das letzte Land Südamerikas, das die Sklaverei beendete. Dies traf vor allem die Zuckerindustrie, während andere Wirtschaftszweige europäische Immigranten beschäftigten. Zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert wanderten Hunderttausende verarmte Portugiesen, Italiener, Spanier und Deutsche ein. Zugleich wurden rund 1 Million Sklaven freigelassen, allerdings ohne Startgeld, Bildung oder Land. Damit war das Fundament für die bis heute andauernde Armut und alle daraus resultierenden Probleme gelegt. Unter Pedro II. Entwickelte sich das Land weiter. Die Bevölkerung wuchs von rund 5 auf 14 Millionen Einwohner an, die Exporte stiegen, ebenso die Staatseinnahmen. Auch die Sozialstruktur wandelte sich. Ein städtisches Großbürgertum sowie die Kaffeepflanzer verlangten mehr politische Mitsprache und im Militär rumorte es. Man war der Überzeugung, dass eine Republik besser zum aufstrebenden Kapitalismus passe. Ein Staatsstreich zwang Pedro II. Schließlich zur Abdankung und am 15. November 1889 wurde die Republik ausgerufen. Innerhalb von 1,5 Jahren waren damit die beiden prägenden Institutionen Brasiliens verschwunden, Sklaverei und Monarchie. Es begann eine Periode des Wandels, die als neues Brasilien bezeichnet wird. Zwar wurde die vertikale Gesellschaftsordnung nicht angetastet, aber es fand eine Machtverschiebung hin zu den Kaffeeproduzenten in São Paulo und Minas Gerais statt. Zu der Zeit begann auch der Aufstieg São Paulos zum Handelszentrum Südamerikas. Unterdessen erlebte die Amazonasregion einen Kautschukboom, der das isolierte Manaus in eine Stadt mit Kinos und Opernhaus verwandelte. Parallel erlebte Brasilien eine literarische Blüte, etwa mit dem Romancier Machado de Assis oder Euclides da Cunha, der in seinem Meisterwerk Os Sertões vom erbitterten Kampf zwischen Regierungstruppen und einer Gruppe messianischer Separatisten im Hinterland erzählt. Es ging dabei auch um die Kluft zwischen Stadt und Land, den zwei Brasilien, die bis heute existieren. Ein anderer 1936 erschienener Schlüsseltext ist die Wurzeln Brasiliens des Historikers Sergio Buarque. Er beschreibt den Archetyp des Brasilianers als herzlichen Menschen, womit ein von Sklaverei geprägter Menschentyp gemeint ist, der Widerspruch meidet. Der Kaffeeboom endete um 1930. Im gleichen Jahr wurde der Politiker Getúlio Vargas durch eine Revolte ins Präsidentenamt gebracht. Er ergriff 1937 diktatorische Befugnisse und drückte dem Land bis zu seinem Tod 1954 den Stempel auf. Seine Regierungszeit wird als Estado Novo, neuer Staat, bezeichnet und war von Nationalismus und dem Aufbau eines Sozialstaats geprägt. 1950 richtete Brasilien die Fußball-WM aus. Das Endspiel fand im neuen Maracanã-Stadion statt, das den Fortschrittswillen Brasiliens repräsentierte. Ebenso wichtig für das nationale Selbstbewusstsein sowie die Staatseinnahmen, die 1953 gegründete staatliche Ölgesellschaft Petrobras. Zugleich waren die Jahre von Korruption geprägt und das Militär forderte Vargas Rücktritt. Am 24. August 1954 erschoss er sich. Es zeigte sich ein altbekanntes Muster. Das Militär war der entscheidende Machtfaktor in Brasilien. Gleichwohl waren die 50er Jahre eine Zeit der Modernisierung, was am Bau einer neuen Hauptstadt im Zentrum des Landes zu erkennen war. Brasilia, 1960 eingeweiht, stieg zum Symbol für die zukünftige Größe auf. Nur kurze Zeit später beendete das Militär die Demokratie. Am 1. April 1964 putschten die Generäle, unterstützt von den USA. Sie rechtfertigten den Putsch mit kommunistischen Umtrieben der Regierung. 21 Jahre lang beherrschten sie Brasilien. Laut Nationaler Wahrheitskommission wurden in der Zeit 434 politische Gefangene ermordet und fast 8500 Ureinwohner umgebracht. Zehntausende wurden inhaftiert und gefoltert. Juristisch aufgearbeitet wurden die Verbrechen nie. Anfang der 80er Jahre fanden Massenproteste gegen die Diktatur statt. 1985 wurde sie von Wirtschaftskrisen entkräftet für beendet erklärt. 1988 gab Brasilien sich eine demokratische Verfassung. In den ersten Jahren der Demokratie wurde wieder ein altes Problem deutlich: die Korruption. Als ein Schlüsseljahr gilt 1994, als mit dem Real eine neue Währung eingeführt wurde, um die Inflation zu bekämpfen. Es gelang jedoch nicht, die größte Geißel Brasiliens zu besiegen, die Armut. Noch Anfang des 21. Jahrhunderts starben in Brasilien ca. 300 Kinder pro Tag am Hunger und dessen Folgen. Das Gefühl, dass Brasilien endlich gerechter werden müsse, brachte Lula da Silva von der linken Arbeiterpartei PT an die Macht. Der Ex-Gewerkschafter führte Programme zur Bekämpfung der Armut und zur Verbesserung der Bildungschancen für Arme ein. Es waren Jahre des Wachstums und als Lula 2011 aus dem Amt schied, war Brasilien die sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt. Das Land der Zukunft schien seine Rolle gefunden zu haben. Was folgte, war ein Absturz. Brasilien rutschte in eine Wirtschaftskrise, während eine riesige Korruptionsaffäre rund um die Ölgesellschaft Petrobras ans Licht kam. Bei den Wahlen 2018 erlebte Brasilien auch deshalb einen extremen Rechtsruck. Jair Bolsonaro wurde Präsident, der für ein gesellschaftliches Zurücksteht. Er hat massiv Gelder für Sozialprogramme, Bildung und Umweltschutz gekürzt und will stattdessen der Nation, Gott, der traditionellen Familie und dem Militär wieder ihren Stellenwert geben. 200 Jahre nach seiner Unabhängigkeit steht Brasilien damit erneut an einem Scheideweg. Wird es moderner und gerechter oder verharrt es in seiner Vergangenheit? Prolog: Die Welfen. Sie sind die älteste Dynastie Europas, fordern den Kaiser heraus und erklimmen den englischen Thron. Eine Erfolgschronik zwischen Braunschweig und London. Kaiserdämmerung. Entscheidung bei Bouvines. Am 27. Juli 1214 liefern sich Franzosen, Engländer und Deutsche ein tödliches Duell. Es steht viel auf dem Spiel. Ein Kaiserreich, zwei Herzogtümer und die Frage, wer der mächtigste Mann in Europa ist. von Hauke Friedrichs. Sie gehen mit Piken und Lanzen auf den König los, packen ihn, reißen ihn aus dem Sattel. In seiner schweren Rüstung kommt Philipp II. Von Frankreich nicht mehr alleine hoch. Er liegt auf der Erde des Schlachtfelds bei Bouvines. Um ihn herum kämpfen deutsche Kriegsknechte gegen seine Männer. In jedem Augenblick könnte sein Leben hier enden. Auf nordfranzösischem Boden. Seit dem Vormittag laufen in der Region brutale Gefechte. Seit dem Mittag kämpfen Philipps Hauptstreitkräfte bei Bouvines gegen das Heer von Otto IV., dem deutschen Kaiser. Auf diesem Schlachtfeld zwischen Tournai und Lille wird sich entscheiden, welche Dynastie Europa dominieren wird. Die französischen Carpentinger oder die aus Deutschland stammenden Welfen. Bouvines hat strategische Bedeutung, was nichts mit seiner Größe zu tun hat. Bedeutend an dem Ort ist lediglich der Flussübergang. Eine Brücke führt dort über die Mark. Schon oft haben Invasoren versucht, von Bouvines aus ins Innere Frankreichs vorzustoßen. Am 27. Juli 1214 rückt dort nun eine bunt zusammengewürfelte Allianz vor. Der römisch-deutsche Kaiser Otto IV. Zieht gemeinsam mit Truppen des englischen Königs Johann, den Herzögen von Brabant und Limburg, den Grafen von Dortmund und Tecklenburg sowie einigen abtrünnigen Vasallen des französischen Monarchen, darunter die Grafen von Flandern und Boulogne, in die Schlacht. Ihr Gegenspieler Philipp II. Von Frankreich hat am frühen Vormittag begonnen, seine Streitmacht über die Brücke von Bouvines zurückzuziehen. Er will seine Truppen auf der anderen Seite des Flusses formieren und gegen die Angreifer in Stellung bringen. Während seine Fußtruppen die Brücke überquerten, entdeckten seine Gegner die französische Armee. Ihre Vorhut traf am Vormittag auf Kämpfer der französischen Nachhut. Als Philipp II. Erfuhr, dass erste Gefechte begonnen hatten, ließ er sich seine Rüstung anlegen. Dann schwang er sich auf Ross, heiter und mit so großer Freude, als müsste er zu einer Hochzeit oder zu einem Fest, zu dem er eingeladen wäre, wird später sein Hofkaplan Wilhelm, der Philipp in die Schlacht begleitet, schreiben. Wie andere Geistliche ist auch er empört, dass die Feinde an einem Sonntag angreifen, an dem gute Christen zur Bibel und zum Kreuz greifen sollen, nicht zum Schwert. Der König kämpft selbst in diesem Gemetzel. Wie seine Gegner auch, führt er ungefähr 1500 Ritter und mehrere tausend Fußsoldaten ins Gefecht. Otto und seine Verbündeten sind wohl leicht in der Überzahl. Rasch zerfällt die Ordnung auf beiden Seiten. Bei Bouvines kommt es, wie so oft im Mittelalter, nicht zu einer Schlacht zweier straff organisierter Linien, sondern zu zahlreichen kleineren und größeren Gefechten einzelner Verbände. Philipp II. Führt als sein Feldzeichen ein Lilienbanner, das an einer hohen Stange angebracht ist. Schon von weitem ist der Monarch so auf dem Schlachtfeld zu erkennen. Er hat sich im Zentrum seiner Infanteristen positioniert. Anhänger des deutschen Kaisers Otto IV. Haben Philipp erkannt und seinen Trupp angegriffen. Womöglich steckt dahinter eine Strategie des Kaisers. Mit einem entschiedenen Schlag gegen das gegnerische Zentrum könnte er den royalen Gegenspieler ausschalten und so den Sieg erlangen. Fast mühelos schlagen die Deutschen das Fußvolk vor dem gegnerischen Monarchen. Dann gehen sächsische Ritter direkt gegen Philipp und die ihn schützenden Reiter vor. Fällt der französische König oder gerät er in Gefangenschaft, dann geht der Sieg an Otto und seine Verbündeten, darunter der englische König Johann Ohneland. Die Welfen würden über die Carpentinger triumphieren. Doch nun greifen französische Ritter in das Getümmel ein. Sie erschlagen die Kriegsknechte, die ihren Herrscher umzingelt haben. Seine Getreuen heben Philipp II. Wieder in den Sattel. Frankreichs Herrscher sammelt seine gepanzerten Reiter und prescht mit einem stattlichen Kontingent auf seinen Kontrahenten Otto los. Ein französischer Kämpfer greift mit seinem Dolch den Kaiser an. Ein erster Stoß prallt an Ottos Rüstung ab, der zweite Stich verletzt dessen Pferd. Das Tier galoppiert daraufhin in Panik davon und bricht nach wildem Ritt zusammen. Als Otto auf ein anderes Pferd steigen will, attackieren ihn abermals Franzosen. Seine Garde rettet ihn. Der Kaiser, der leicht verwundet ist, kehrt nicht auf das Schlachtfeld zurück. Seine Standarte mit dem Reichsadler bleibt mit gebrochenen Schwingen liegen. Die Franzosen erbeuten die Trophäe. Philipp II. Nutzt diesen Moment. Er ruft aus, dass der Kaiser geflohen sei. Seine Männer sehen darin ein Gottesurteil. Sie verspotten die Deutschen und kämpfen dann umso entschlossener. Die Franzosen nehmen viele bedeutende Gegner gefangen. Von bis zu 300 Adeligen, die in die Hände Philipps fallen, berichten Chronisten. Darunter sind mehrere Grafen. Philipp II. Wird horrende Lösegeldzahlungen erlangen. Aber viel wichtiger für ihn ist, dass seine Armee die Feinde hart und entschlossen schlägt. Johann Ohneland, der englische König, hat es mit einem weiteren Kontingent nicht nach Bouvines geschafft. Zu Hause rebellieren die Barone. Seine politische Bilanz ist katastrophal. 1204 hat der König die Normandie verloren. Sein Versuch im folgenden Jahr, das Herzogtum zurückzuerobern, ist kläglich gescheitert. Er musste die Operation abbrechen, weil der eigene Adel ihn im Stich gelassen hatte. Nur die strategisch wichtigen Kanalinseln konnte er wieder für seine Krone gewinnen. Bevor er sich um die Lords in Großbritannien kümmern konnte, wollte er in Frankreich einen Erfolg erzielen, um seine Anhänger hinter sich zu scharen. Johann trägt nicht nur die englische Krone. Als Spross der Plantagenet-Dynastie mit normannisch-französischen Wurzeln ist er zudem Herzog der Normandie und Aquitaniens sowie Graf von Anjou. Damit beansprucht er fast die Hälfte Frankreichs. Aber seinen Besitz auf dem Kontinent hat er zu großen Teilen an Philipp II. Verloren. Der englische Herrscher suchte sich 1214 Verbündete für den Angriff auf den Franzosen. Rasch gewann er Kaiser Otto, seinen Neffen, für den Schlag gegen Philipp II. Auch Otto brauchte einen Erfolg auf dem Schlachtfeld, um Stärke zu demonstrieren. Der Welfe wurde von seinem Rivalen Friedrich II. Von Hohenstaufen herausgefordert, seinem Gegenkönig, der von Frankreich und Papst Innozenz III. Unterstützt wurde. Mit einem Zangengriff wollten der englische König und der deutsche Kaiser ihren royalen Gegner Philipp bezwingen. Otto ging mit einem Heer im Osten gegen Frankreich vor, während Johann Ohneland vom Westen aus gegen die Loire-Region losschlagen sollte. Auch für den französischen Monarchen steht viel auf dem Spiel. Philipp II. Will endlich uneingeschränkter Herrscher im eigenen Königreich sein, den Einfluss der Plantagenets abstreifen. Er hat bereits die Normandie und Anjou besetzt, aber als ihr rechtmäßiger Herr gilt immer noch Johann Ohneland. Und der englische König wollte auf seinen Besitz nicht verzichten, begann im Februar seinen Feldzug und landete in Aquitanien. Philipp II. Durchschaute die Pläne seiner Gegner und schickte den Engländer ein Heer unter dem Kommando seines Sohnes entgegen. Er selbst wandte sich gegen die Deutschen. Deren Heer, verstärkt durch französische Dissidenten und mit englischem Gold gekaufte Adelige, erschien ihm bedrohlicher. Johann Ohneland wollte erst den französischen Kronprinzen Ludwig stellen und danach seine Truppen mit dem Heer Ottos vereinen. Doch im entscheidenden Moment ließen ihn seine aquitanischen Verbündeten im Stich. Johann Ohneland verfügte nun über zu wenige Kämpfer. Er zog sich zurück, forderte Unterstützung aus England an und wartete. Während der König tatenlos zusehen musste, trafen englische Truppen unter dem Earl of Salisbury an der Seite Kaiser Ottos am 27. Juli 1214 bei Bouvines auf das französische Kontingent. Und so zählen auch die Engländer zu den Verlierern. Mit seinem klaren Sieg macht Philipp II. Sein Frankreich endgültig zur christlichen Führungsmacht. Die Kapetinger haben sich gegen die Welfen durchgesetzt. Für Otto haben seine Niederlage und die schmachvolle Flucht vom Schlachtfeld dramatische Folgen. Er verliert seine Krone an Friedrich II. Von Hohenstaufen, den Enkel Friedrich Barbarossas. Philipp II., dem der Machtkampf im Nachbarland nützt, lässt Friedrich II. Den ramponierten goldenen Adler schicken, der bei Bouvines zu Boden gegangen war. Fast wären seine ambitionierten Pläne dort von den Klingen deutscher Kriegsknechte niedergemacht worden, aber nun gilt er als mächtigster Mann Europas. König Johann Ohneland muss seine Hoffnungen aufgeben, sein verlorenes Territorium zurückzugewinnen. Der englische Monarch bittet seinen französischen Rivalen um einen Waffenstillstand. Diese Gunst seines Gegners erhält er natürlich nicht umsonst. Johann muss die gewaltige Summe von 60.000 Pfund dafür bezahlen. Mit leeren Händen und leerer Kasse kehrt er nach England zurück. Dort warten die Barone auf ihn, die seine Abwesenheit genutzt haben, um ihre Rebellion auszuweiten. Sie fordern mehr Rechte gegenüber ihrem Herrscher. Die Barone zwingen ihn, die Magna Carta zu akzeptieren. In 63 Artikeln hält das Werk die Rechte des Adels und der Freien gegenüber ihrem König fest. Die Macht des britischen Monarchen ist damit beschnitten. Erstes Kapitel: Herzöge und Kaiser. 12. Jahrhundert. Herzog Heinrich der Löwe vereint so viel Macht und Reichtum wie sonst nur Könige. Doch seine Gier zerstört die Allianz mit Kaiser Barbarossa. Das hat gravierende Folgen für das ganze Reich. Vom Freund zum Feind. Von Frederik Seeler. Schnee liegt auf den Dächern Javennas in Norditalien. Im Winter 1176 treffen sich dort nahe dem Comer See die zwei mächtigsten Männer Europas. Der Kaiser Friedrich Barbarossa wartet. Dann betritt Heinrich der Löwe den Raum, Herzog von Sachsen und Bayern, Cousin und Waffenbruder des Kaisers. Barbarossa hat ihn zu einem Gespräch eingeladen. Er braucht Truppen, um seinen Krieg gegen die Lombardei fortzuführen. Vor allem braucht er Heinrich als Feldherrn, denn die Italiener fürchten ihn. Heinrich hört sich die Bitte des Kaisers an, doch lehnt ab. Er sei ein Greis, durch viele Feldzüge ermattet, sagt er. Heinrich ist 46 Jahre alt. Der Kaiser schmeichelt ihm. Alle Kraft des Reiches steht in dir und wir wollen, dass du dich erinnerst, dass wir dir niemals einen Wunsch abgeschlagen haben. Wir waren immer die Feinde deiner Feinde. Heinrich blieb stur. Er bietet Gold und Silber, aber in den Krieg ziehen will er nicht. Laut einer Überlieferung erhebt sich Barbarossa aus seinem Sessel, geht auf Heinrich zu und kniet sich vor ihn. Der Kaiser wirft sich dem Herzog zu Füßen, bittet um Beistand, doch Heinrich zögert. Es ist eine Legende, die man sich im Hause der Welfen noch lange erzählen wird. Der Kniefall von Javenna 1176 soll beweisen, wie mächtig Heinrich der Löwe war. Wer war der Mann, vor dem angeblich selbst Kaiser knieten, und woher kam seine Macht? Sein Aufstieg und Fall erklären, warum man das Heilige Römische Reich einen Flickenteppich nennen wird. Heinrich kommt um 1129 zur Welt. Sein Vater ist einer der einflussreichsten Fürsten im Reich. Auch er heißt Heinrich, trägt den Beinamen der Stolze. Er herrscht über die Herzogtümer Sachsen und Bayern sowie über die Markgrafschaft Toskana. Im 12. Jahrhundert konkurrieren im Heiligen Römischen Reich zwei Adelsgeschlechter, Welfen und Staufer. Als der Staufer Konrad III. 1138 König wird, fühlt er sich von Heinrich dem Stolzen bedroht. Er entreißt ihm die Herzogtümer und verteilt sie an Unterstützer, eine Demütigung für die Welfen. Heinrich der Stolze stirbt kurz darauf. Sein Sohn Heinrich ist da 10 Jahre alt. Sein Erbe umfasst nur noch das Kernland der Familie um Braunschweig. Seine Mutter und Großmutter beraten ihn. Er soll die Ehre der Welfen wiederherstellen. Heinrich sei gut gebaut und von großer Körperkraft, wie ein Chronist schreibt. Außerdem habe er dunkle Haare und schwarze Augen. Er führt Panzerreiter über die Elbe, erobert Land im Osten und vertreibt die heidnischen Wenden. Die anderen Fürsten in Sachsen sehen in ihm den rechtmäßigen Herzog und akzeptieren den vom König eingesetzten Herrscher nicht. Konrad III. Hat keine Wahl, als Heinrich das Herzogtum zurückzugeben. Als der König 1152 stirbt, beweist Heinrich taktisches Geschick. Bei der Königswahl in Frankfurt am Main unterstützt er seinen Cousin Friedrich, Herzog von Schwaben. Der ist zwar ein Staufer, doch seine Mutter ist Welfin. Er gilt als Kandidat des Ausgleichs zwischen den Familien, soll als König Ruhe im Reich schaffen. Wegen seinem roten Bart nennt man ihn Barbarossa. Es ist der Beginn einer Allianz und Freundschaft zwischen Heinrich und Friedrich, die fast 25 Jahre halten wird. Nach der Krönung reiten die beiden durchs Land für Antrittsbesuche. In fast allen höfischen Urkunden wird Heinrich als Zeuge genannt. Er berät den König und begleitet ihn zur Kaiserkrönung nach Rom. Auch später wird Heinrich ihn immer wieder mit Truppen unterstützen. Der Kaiser möchte das reiche Norditalien ins Reich integrieren. Heinrich führt 1200 Panzerreiter in die Lombardei. Die Stadt Crema brennt er vollständig nieder. Die Lombarden fürchten die Sachsen. Für seine Unterstützung spricht Barbarossa ihm 1156 das Herzogtum Bayern zu. Mit nur 27 Jahren hat Heinrich das Reich seines Vaters fast komplett zurückerlangt. Doch das scheint ihm nicht zu reichen. In Bayern gründet er 1158 die Stadt München und reißt so den süddeutschen Salzhandel an sich. Die Stadt Lübeck lässt er nach einem Brand wieder aufbauen. Den Kaufleuten verleiht er Privilegien im Handel mit Gotland, aus denen sich allmählich der Kaufmannsbund Hanse entwickelt. Die Einnahmen aus den Städten machen Heinrich zum reichsten Mann im Reich. Vor seiner Burg in Braunschweig lässt er einen Löwen aus Bronze aufstellen. Er nennt sich von nun an Heinricus Leo. Das Wappentier der Welfen verkörpert starke Kraft. Tatsächlich regiert Heinrich wie ein König. Er setzt Bischöfe ein, pilgert nach Jerusalem und erobert Land. 1168 soll eine Hochzeit seinen königsgleichen Rang bestätigen. Er heiratet Prinzessin Mathilde, Tochter des englischen Königs. Es ist der Beginn eines Bundes zwischen den Welfen und dem englischen Königshaus, der bis ins 19. Jahrhundert überdauern wird. Heinrichs Erfolg macht ihm Feinde. Er gilt als arrogant und wenig loyal. Er reißt Gebiete an sich, anstatt sie an Unterstützer zu verteilen. Die Fürsten in Sachsen, die einst Heinrichs Herrschaft sicherten, fühlen sich übergangen und bilden eine Koalition gegen ihn. Ihre Truppen brennen Heinrichs Burgen nieder und versuchen, ihn zu entmachten. Doch Kaiser Barbarossa schützt seinen Freund und Gefolgsmann. Auf Reichstagen 1169 und 1170 zwingt er die Fürsten, Frieden mit Heinrich zu schließen. Heinrich wird sich für die Hilfe nicht revanchieren. 5 Jahre später führt Barbarossa erneut Krieg in der Lombardei. Noch immer wehren sich Städte wie Mailand gegen die deutsche Herrschaft. Barbarossa bittet Heinrich, ihm mit Panzerreitern beizustehen. In Chiavenna fällt Kaiser Barbarossa vor Heinrich auf die Knie. Im Mittelalter ist die Geste nicht unüblich. Der Rangniedere kann dem Ranghöheren seine Bitte nach dieser Ehrerweisung nicht mehr ausschlagen. Doch Heinrich bricht mit der Tradition und verweigert die Unterstützung. Warum gibt Heinrich eine Allianz auf, von der beide so lange profitiert haben? Heinrich fordert als Gegenleistung wohl die Stadt Goslar mit ihrer lukrativen Silber- und Kupfermine. Der Kaiser kann das nicht akzeptieren, er braucht die Einnahmen selbst. Manche vermuten, dass Heinrich den Kampf in Italien für sinnlos hält. Er wolle lieber im Osten des Reiches expandieren, eine Behauptung, die vor allem die Historiker der Nationalsozialisten verbreiten werden. Hitler stilisiert Heinrich als Vorkämpfer für Lebensraum im Osten. Andere Historiker vermuten, dass Heinrich selbst Kaiser werden möchte und darauf spekuliert, dass Barbarossa in Italien stirbt. Als Barbarossa von seinem Feldzug in Italien zurückkehrt, ist er entschlossen, Heinrich zu bestrafen. Er beruft Gerichtsverhandlungen ein. Als Heinrich nicht zum Hoftag erscheint, spricht er 1180 die Acht über ihn aus. Die sogenannte Gelnhäuser Urkunde verkündet, dass Heinrich alle seine Titel und Besitztümer verliert. Bald fallen kaiserliche Truppen in Sachsen ein, um das Urteil durchzusetzen. Heinrich versucht sich zu wehren, doch fast das ganze Reich steht gegen ihn. Er flüchtet über den Ärmelkanal. Sein Schwiegervater, der König von England, nimmt ihn auf. Für Heinrich beginnen 7 Jahre im Exil. Erst kurz vor seinem Tod darf er an seinen Stammsitz in Braunschweig zurückkehren. Kaiser Barbarossa zerschlägt derweil die Herzogtümer Sachsen und Bayern, teilt das Reich in kleinere Herrschaftsgebiete auf. Nie wieder soll ein Fürst so mächtig werden wie Heinrich der Löwe. Otto IV. Königsmord am Tag der Hochzeit. 1208 ist König Philipp von Schwaben zuversichtlich. Der Sohn Friedrich Barbarossas hat seine Position im Reich gefestigt. Und dann steht sein Mörder vor der Tür. Hat der Rivale Otto die Hände im Spiel? Von Karin Schneider-Färber. Blut spritzt an die Wände des königlichen Schlafgemachs in der Bamberger Bischofspfalz. Mit durchgeschnittener Halsschlagader sinkt der Stauferkönig Philipp von Schwaben zu Boden und verblutet innerhalb kürzester Zeit, während sein Mörder, von niemandem aufgehalten, aus der Pfalz stürmt und fliehen kann. Lähmendes Entsetzen macht sich breit. Der König ist tot, erlegen einem Attentat. Der 21. Juni 1208 markiert eine blutige Zäsur in der Reichsgeschichte. Seit Jahrhunderten hat es keinen Königsmord mehr gegeben. Ausgerechnet jetzt, als sich der unglückselige Thronstreit zwischen Staufen und Welfen seinem Ende zuneigt, und zwar zugunsten des Staufers, bringt der Mord wieder alles durcheinander. Die beispiellose Bluttat spielt dem Welfen Otto IV. In die Hände. Fortunas Dreh am Schicksalsrad hat Otto, der im englischen Exil aufgewachsene Sohn Heinrichs des Löwen, zu diesem Zeitpunkt auch bitter nötig. Sein Anhang im Reich ist klein, als ihn 1197 nach dem überraschenden Tod Kaiser Heinrichs VI. Eine Gruppe niederrheinischer und lothringischer Großer um den Kölner Erzbischof Adolf für eine Thronkandidatur ins Spiel bringt. Sein Onkel Richard Löwenherz hat ihn zum Grafen von Poitou und Herzog von Aquitanien gemacht. Kölner Kreise, die ihre üppigen Gewinne aus dem Englandhandel sichern wollen, protegieren den Neffen des englischen Königs gegenüber der Dynastie der Staufer. Die kann mit Philipp von Schwaben, dem jüngeren Bruder des verstorbenen Kaisers und dem unmündigen Kaisersohn Friedrich, gleich zwei Bewerber aufbieten. 1198 kommt es zur verflixten Doppelwahl. Philipp wird von den stauferfreundlichen Fürsten zum König gewählt und in Mainz gekrönt. Die antistaufische Fraktion erhebt dagegen den aus Aquitanien herbeigeholten Otto zum König. Zwei Könige, ein Reich, ein unhaltbarer Zustand. Fortuna wendet ihre Gunst zunächst Philipp zu, der auf den größeren Anhang an Fürsten und auf das Prestige der wertvollen Reichsinsignien zurückgreifen kann, die ihm sein Bruder hinterlassen hat. In die strittige Königswahl greift aber auch der Papst ein, der die Kandidaten zu Kaisern krönen soll. Er entscheidet sich für den Welfen Otto, da ihm die Staufer in Italien immer wieder in die Quere gekommen sind. Das päpstliche Votum nützt dem Welfen indes nicht viel. Obwohl Philipp unter Kirchenbann steht, wechseln immer mehr Fürsten auf seine Seite. Im militärischen Schlagabtausch zieht Otto den Kürzeren. Der Erzbischof von Köln wechselt daher die Fronten und krönt Philipp im Januar 1205 in Aachen zum König. Für Philipp läuft alles rund, bis er 1208 zur glanzvollen Hochzeit seiner Nichte Beatrix von Burgund nach Bamberg reist. Es ist nachmittags um 15 Uhr, als er sich erschöpft von der Vermählungsfeier in seine Gemächer zurückzieht. Unversehens bekommt er Besuch. Pfalzgraf Otto von Wittelsbach erscheint vor seiner Tür mit dem Schwert in der Hand. Der Aufforderung, die Waffe beiseite zu legen, kommt er nicht nach. Mit den Worten »Du sollst deine Treulosigkeit büßen« sticht er auf den König ein und bringt ihn um. Weiß Otto um den Anschlag? Unzweifelhaft ist der Welfe Profiteur des Attentats. Die Fürsten einigen sich nun auf ihn als König. Im November 1208 wird er auf einem Hoftag in Frankfurt einmütig zum König gewählt. Sein Triumph ist ein Jahr später vollkommen, als er in Rom die Kaiserkrone erhält. Fortuna hat sich ihm jetzt zugewandt, denkt er. Glanzvoll hält Otto IV. In seiner Residenz in Braunschweig Hof, wo er Dichter und Künstler um sich schart. Die Welfen auf dem Höhepunkt der Macht. Aber Otto erbt von den Staufern nicht nur die Krone, sondern auch ihre Konflikte mit dem Papst. Weil er gegen den Kirchenstaat vorgeht und sich aufmacht, Sizilien zu erobern, bannt ihn Innozenz III. Der Papst begünstigt fortan den jungen Staufer Friedrich, der 1198 zum König von Sizilien gekrönt worden war. Friedrich bricht zu seiner abenteuerlichen Reise über die Alpen auf. Im Sturm erobert der junge Staufer Spross die Herzen. Der Junge aus Apulien wird im Dezember 1212 in Frankfurt zum König gewählt. Die militärische Entscheidung über die Krone des Reiches fällt jedoch andernorts. In der Schlacht von Bouvines triumphiert am 27. Juli 1214 der französische König Philipp II. Als Verbündeter der Staufer über die englisch-welfische Allianz. Otto IV. Ist nach der Niederlage politisch am Ende und zieht sich in seine braunschweigischen Erblande zurück. Er stirbt 1218. Gescheitert. Über den Mord an Philipp von Schwaben aber senkt sich geheimnisvolles Dunkel. Die Quellen nennen übereinstimmend persönliche Motive des Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach für die Tat. Aus Zorn über ein geplatztes Eheversprechen habe er den König erschlagen. Andererseits trat der Pfalzgraf wohl nicht allein vor die Kammertür des Königs. An seiner Seite sollen sein Vetter, der Wittelsbacher Herzog Ludwig von Bayern, sowie Markgraf Heinrich von Istrien, Bruder des Bamberger Bischofs Eckbert, gestanden haben. Gab es ein Komplott? Das ist anhand der Quellen nicht zu beweisen. Otto IV. Lässt die Mörder sofort verfolgen. Der Pfalzgraf wird vom königlichen Marschall im März 1209 in einer Scheune aufgespürt und erschlagen. Die Brüder Eckbert von Bamberg und Heinrich von Istrien aus dem mächtigen Geschlecht der Andechser werden geächtet und ins Exil getrieben. Daran hat vor allem Herzog Ludwig von Bayern ein Interesse, denn die Bluttat gefährdet die Herrschaft der Wittelsbacher in Bayern. Ludwig lenkt daher die Verantwortung auf die Andechser ab. Doch der Verdacht gegen sie erhärtet sich nicht. 3 Jahre später werden die Brüder rehabilitiert. Warum auch hätten sie gegen Philipp von Schwaben agitieren sollen? Ihr gemeinsamer Bruder Otto stand bei der Hochzeit 1208 vor dem Traualtar, um die reiche Beatrix von Burgund zu ehelichen. Den Welfen jedenfalls bringt der Mord zwar Nutzen, aber kein Glück. Ihr Kaisertum ist ein kurzes Intermezzo in einem staufischen Jahrhundert. Nie wieder wird einer der ihren nach der Kaiserkrone greifen. 1218 bis 1692. Ein geteiltes Haus. Die Niederlage Ottos IV. Beendet vorläufig den Höhenflug der Welfen, aber die Dynastie zeigt Lebenswillen. Von Karin Schneider-Färber. Nach dem Tod Ottos IV. Im Jahr 1218 spielten die Welfen in der Oberliga der Kaiseranwärter nicht mehr mit. Aber sie hatten immerhin das Glück, ihre Konkurrenten, die Staufer, um Jahrhunderte zu überleben und dabei ihren territorialen Besitz behalten und mehren zu können. Unter dem Stauferkaiser Friedrich II. Kam es zu einem tragfähigen Kompromiss zwischen den zerstrittenen Familien. Otto, das Kind, Neffe und Nachfolger Ottos IV., bekam in aller Form 1235 das Herzogtum Braunschweig-Lüneburg als Reichslehen verliehen. Da dieses in männlicher wie weiblicher Linie erblich war, hatten die Welfen einen gesicherten Platz in der Reichsordnung gefunden. Allerdings führten häufige Erbteilungen dazu, dass die reichspolitische Bedeutung des neuen Herzogtums schwach ausgeprägt blieb. Schon die beiden Söhne Ottos des Kindes teilten das Territorium in 2 nicht selbstständige Fürstentümer auf. Es entstanden die alten Häuser Braunschweig und Lüneburg. Bis zum Ausgang des Mittelalters bildeten sich aufgrund weiterer Teilungen und Verschiebungen eine Vielzahl kleiner, welfischer Teilfürstentümer: Kahlenberg, Grobenhagen, Braunschweig, Wolfenbüttel, Göttingen. Alle regierenden Mitglieder trugen aber den Titel eines Herzogs von Braunschweig und Lüneburg und hielten gemeinsame Rechte in Braunschweig und dem Harzer Bergbau. Oft genug standen sich die Familienmitglieder in herzlicher Abneigung gegenüber. Während der Reformation ging sogar ein konfessioneller Riss mitten durch die Sippschaft. Die Herzöge von Braunschweig-Wolfenbüttel blieben katholisch, die Lüneburger Linie gut lutherisch. Dennoch gelang es über Haus- und Erbverträge den Familienladen mitsamt Besitz zusammenzuhalten. Der 30-jährige Krieg verschonte weitgehend die Territorien der Welfen, da man geschickt zwischen den Schweden und dem Kaiser zu lavieren verstand. Als das Fürstentum Kahlenberg-Göttingen mit seiner kulturell aufblühenden Residenz Hannover 1692 von Kaiser Leopold I. die 9. Kurwürde des Reiches zugesprochen bekam, war der Sprung nach oben endlich geschafft. Als Kurfürsten und Kaisermacher standen die Welfen politisch wieder in der ersten Reihe, mit Aussicht auf eine glänzende Zukunft. Zweites Kapitel: Hannover und London. 1630 bis 1714. Wenn es die Kurfürstin nicht gäbe, Die Welfen auf der Weltbühne? Das scheint vorbei, aber dann kommt eine pfälzische Königstochter. Sophie bringt Verbindungen zum englischen Thron mit und ist eine Frau mit Visionen. Von Karin Feuerstein-Prasser. Die Stimmung im Heidelberger Schloss ist trübe. Sophies Chancen, eine gute Partie zu machen, stehen denkbar schlecht. Mit ihren 27 Jahren droht die Pfälzerin, zur alten Jungfer zu werden, denn als ehemaliges Flüchtlingskind verfügt sie über keine nennenswerte Mitgift. Das schreckt die potenziellen Bewerber natürlich ab. Dabei ist sie eigentlich ein Königskind. Jüngste Tochter des Pfälzer Kurfürsten Friedrich V. und seiner englischen Gemahlin Elisabeth Stuart. Um die protestantische Macht im Reich zu vergrößern, hatte er sich 1619 überreden lassen, die böhmische Krone anzunehmen und sich so mit dem Kaiser angelegt. Der ließ sich das natürlich nicht gefallen und schickte ein militärisches Aufgebot nach Prag. Nach der verlorenen Schlacht am Weißen Berg 1620 musste Friedrich samt Familie bei Nacht und Nebel fliehen und fand nach längerer Odyssee ein sicheres Asyl bei der niederländischen Verwandtschaft. Als glückloser Winterkönig ging er in die Geschichte ein. So kommt es, dass Sophie am 14. Oktober 1630 in Den Haag das Licht der Welt erblickt. Im Jahr 1615 geht sie nach Heidelberg, wo ihr Bruder Karl Ludwig nach dem Tod des Vaters als neuer Kurfürst residiert. Hier wartet sie jahrelang auf einen passenden Ehemann. Erst 1657 gibt es ein Licht am Horizont, als zwei vornehme junge Herren auf dem Weg nach Italien in Heidelberg Station machen. Herzog Georg Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg und sein jüngerer Bruder Ernst August. Tatsächlich ist der Ältere auf Brautschau, wenn auch eher unfreiwillig. Die Stände seines Herzogtums Hannover haben gedroht, ihm den Geldhahn zuzudrehen, wenn er sich nicht endlich auf seine Pflichten besinnt, heiratet und für Nachwuchs sorgt. Man scheint sich rasch einig zu werden, denn bevor die beiden Welfen nach Italien weiterreisen, feiern Sophie und Georg Wilhelm ihre Verlobung. Doch dann macht der Bräutigam einen Rückzieher, aus welchen Gründen auch immer. Sophie wird später in ihren Memoiren schreiben, eine italienische Kurtisane habe ihn in einen zum Heiraten ungeeigneten Zustand versetzt. Allerdings kann Georg Wilhelm die Verlobung nicht lösen, ohne die Braut zu kompromittieren und seinen guten Ruf zu verlieren. So verfällt er auf eine tollkühne Idee. Der ebenfalls noch ledige Ernst August könnte Sophie doch heiraten. Georg Wilhelm macht seinem Bruder ein Angebot, das der offenbar nicht ablehnen kann. Er verspricht, selbst ein Leben lang nicht zu heiraten und das Herzogtum Hannover nach seinem Tod an Ernst August oder dessen Nachkommen zu vererben. Der verdutzte Bruder, der bislang nur die Aussicht hatte, eines Tages Fürstbischof von Osnabrück zu werden, stimmt dem spektakulären Brauttausch tatsächlich zu. Als die beiden in Heidelberg ankommen, lassen sie die Bombe platzen. Vermutlich folgt eine heftige Auseinandersetzung, denn weder der Kurfürst noch Sophie selbst sind von der Idee begeistert. Andererseits, gibt es eine Alternative? Sophie, die keine Lust hat, als sitzengelassene Braut verspottet zu werden, stimmt jedenfalls hoch erhobenen Hauptes zu. Nach der Hochzeit im Herbst 1658 folgt sie Ernst August in ihre neue Heimat Hannover. Es ist erstaunlich, aber die unter so seltsamen Umständen geschlossene Ehe wird lange Zeit durchaus glücklich sein. Sophie bringt 7 Kinder zur Welt, darunter den späteren englischen König George I., sowie ihre einzige Tochter Sophie Charlotte, die einmal an der Seite Friedrichs I., Preußens erste Königin sein wird. Die ersten Jahre vergehen in Ruhe und Harmonie. 1661 zieht die Familie zunächst nach Bad Iburg, später nach Osnabrück, wo Ernst August als Fürstbischof residiert. In dieser Zeit stirbt 1665 der ältere Bruder Christian Ludwig und Georg Wilhelm, der später übrigens doch heiratet, wird Herzog von Celle, während Johann Friedrich Hannover übernimmt. Mit dessen Tod 1679 rückt Ernst August als regierender Herzog nach, der ein Jahr später mit Sophie und den Kindern ins alte Leineschloss einzieht. Sophie, inzwischen 50 Jahre alt, ist vom Umzug nicht sonderlich begeistert, denn sie vermisst den prächtigen Schlossgarten, den sie in Osnabrück hat anlegen lassen. »Mein Garten, meine Blumen, mein Haus, meine Möbel, ich finde mich dieser Freuden auf einmal beraubt«, schreibt sie am 5. Juli 1680 ihrem Bruder Karl Ludwig, nicht ahnend, dass der nur wenige Wochen später sterben wird. Sophie verfällt in eine melancholische Stimmung und Ernst August ist ihr keine Stütze. Hat sie zu Beginn ihrer Ehe noch geglaubt, er würde mich ein ganzes Leben lang lieben, ist sie inzwischen eines Besseren belehrt worden. Seit 1671 hat Sophie eine ernsthafte Konkurrentin, die schöne Mätresse Clara Elisabeth von Platen, die dem Herrn Herzog nicht mehr von der Seite weicht. Die eigentlich so starke und tapfere Sophie erlebt eine schwere Krise, bis sie einen Menschen kennenlernt, dem es gelingt, die dunklen Wolken zu vertreiben. Den Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz, seit 1676 herzoglicher Bibliothekar in Hannover. Mit ihm verbindet Sophie bald eine enge Freundschaft. Leibniz ist es auch, der ihr den Vorschlag macht, ihre Erinnerungen niederzuschreiben und so das Geschehene aufzuarbeiten. Tatsächlich gelingt es Sophie auf diese Weise, neuen Mut zu fassen. Leibniz wird ihr engster Vertrauter bleiben, der Mann, mit dem sie buchstäblich über Gott und die Welt reden kann. Unterdessen arbeitet Ernst August an einem ehrgeizigen Plan. Um den protestantischen Interessen im Reich mehr Gewicht zu verleihen, möchte er in den Rang eines Kurfürsten aufsteigen. Dafür ist er bereit, einen hohen Preis zu zahlen, nicht nur die 500.000 Gulden an Kaiser Leopold. Er opfert auch den familiären Frieden. Nach den Bestimmungen der Goldenen Bulle 1356 ist die Unteilbarkeit des Landes und die damit verbundene Primogenitur unabdingbare Voraussetzung für die Kurwürde. Das heißt, dass die jüngeren Söhne zugunsten des Erstgeborenen, Georg Ludwig, auf ihr Erbrecht verzichten müssen und mit einer Apanage abgefunden werden. In der Herzogsfamilie führt das zu erheblichen Turbulenzen, doch Ernst August setzt sich durch. 1692 kann er sich im alten Leineschloss als 9. Kurfürst des Heiligen Römischen Reiches feiern lassen. Sophie hingegen sieht ihre neue Rolle als Kurfürstin eher nüchtern. Ich taste und betaste mich wieder. Es ist dieselbe Haut, es sind die gleichen Glieder. Aus Glanz und Glamour macht sie sich ohnehin nichts, doch beides wird künftig das Hofleben bestimmen. Schon Ernst Augusts Standeserhöhung wird mit einer spektakulären Karnevalsfeier begangen, einer schier unendlichen Folge von Maskeraden und Aufführungen. Einen alten Traum hat sich der musikliebhabende Kurfürst bereits erfüllt, den Bau eines der größten und prächtigsten Opernhäuser Europas. Zur Einweihung 1689 gibt man die Oper Enrico Leone, eine Verherrlichung des Welfenhauses, das damit an seine Abstammung von Heinrich dem Löwen erinnert. Doch Ernst August kann den Glanz seiner Herrschaft nicht mehr lange genießen. Nach seinem Tod 1698 zieht sich Sophie auf ihren Witwensitz Herrenhausen zurück. Während ihr Sohn Georg Ludwig als neuer Kurfürst in Hannover residiert, sind Sophie nicht nur 16 weitere Jahre bei bester Gesundheit vergönnt, sondern auch die Aussicht, Königin von England zu werden. Als 1701 nämlich feststeht, dass Anne Stuart keine Erben haben wird, macht man sich in London auf die Suche nach einem protestantischen Stuart-Thronfolger. Letztlich bleibt nur eine übrig, nämlich Sophie selbst, eine Enkelin Jakobs des Ersten. Und so erkennt der Act of Settlement die Kurfürstin noch im selben Jahr als Erbin Englands an. Fast hätte sie es tatsächlich geschafft. Doch während eines Spaziergangs durch ihren geliebten Park von Herrenhausen am 8. Juni 1714 bricht Sophie plötzlich zusammen und stirbt wenig später im Alter von 83 Jahren. Auch die Tage der englischen Königin sind gezählt. Mit Annes Tod am 1. August ist der Weg frei für Sophies ältesten Sohn. Er besteigt als George I. den englischen Thron und begründet damit die Herrschaft des Welfenhauses Hannover über Großbritannien, nicht unbedingt zur Freude der Untertanen. 1660 bis 1727. Der Ungeliebte vom Kontinent. Die Briten sind enttäuscht. Ihr erster König aus Hannover spricht ungern Englisch und mag keine höfische Etikette. Von Barbara Beck. Eine große Menschenmenge harrt am Abend des 1. Oktober 1714 im Hafen von Greenwich auf die Ankunft des neuen, weitgehend unbekannten Königs. Es wird schon dunkel, als gegen 6 Uhr der 54-jährige Kurfürst Georg Ludwig von Hannover und nunmehrige König George I. von Großbritannien und Irland erstmals britischen Boden betritt. Sein neues Land ist ihm nahezu fremd. In seiner Begleitung befindet sich sein Sohn Georg August, der dem Inselreich eine gesicherte Erbfolge und damit Kontinuität verspricht. Eine Königin fehlt im Gefolge. London bietet in den nächsten Wochen einen wahren Festreigen rund um Georges Krönung auf. Die Elite des Landes nimmt dabei diesen Enkel einer englischen Prinzessin genau im Augenschein. Ein solcher Aufstieg war nicht absehbar, als Georg Ludwig am 7. Juni 1660 als ältester Sohn von Herzog Ernst August von Braunschweig-Lüneburg und dessen Frau Sophie von der Pfalz zur Welt kam. Eine Königskrone ist allerdings gerade im Barock das Bestreben vieler Fürsten. Georgs Vater bestimmt seit 1679 die Geschicke des Fürstentums Kahlenberg-Göttingen-Grubenhagen. Er will für sich und seine Nachkommen vor allem die Kurwürde erringen und lässt seinen Erben gründlich in die Staatsgeschäfte einweisen. Und er stellt sicher, dass das von seinem Bruder Georg Wilhelm regierte Fürstentum Lüneburg an sein Haus fällt. Er sorgt dafür, dass Georg Ludwig im Dezember 1682 seine Cousine Sophie Dorothea heiratet. Die schöne Prinzessin ist einziges Kind und damit Erbin von Georg Wilhelm. Die Vereinigung beider Territorien verspricht eine ausreichende Basis für die angestrebte Kurwürde. Doch das Prinzenpaar harmoniert nicht gut miteinander, woran auch zwei Kinder nichts ändern. Georg Ludwig, der als gefühlsarm, steif und verschlossen gilt, wendet sich der Hofdame Ehrengard Melusine von der Schulenburg zu. Sie wird seine lebenslange Mätresse, mit ihr hat er 3 Töchter. 1714 begleitet sie ihn nach England, wo sie politischen Einfluss gewinnt. Ähnliche Spielräume gibt es für Georg Ludwigs Ehefrau nicht. Als sich Sophie Dorothea in eine Affäre mit dem schwedischen Grafen Philipp Christoph von Königsmark verstrickt, wird durchgegriffen. Das eben erst zur kurfürstlichen Würde aufgestiegene Haus Hannover kann einen Skandal und mögliches Gerede über die Legitimität der Kinder des Kurprinzen nicht gebrauchen. Im Juli 1694 fällt der Graf einem Mordanschlag zum Opfer. Offiziell gilt er als verschollen. Wer dahinter steckt, bleibt ungeklärt. Die Königsmark-Affäre weitet sich zu einem Skandal aus, der Europa beschäftigt. Nach der Scheidung wird Sophie Dorothea als Alleinschuldige nach Schloss Ahlden verbannt und sieht ihre Kinder nie wieder. Georg Ludwig geht keine erneute standesgemäße Ehe mehr ein. Nach dem Tod seines Vaters 1698 gelingt ihm die endgültige Anerkennung der Kurwürde. Unermüdlich sorgt er für die Konsolidierung seines Landes. Als sein einstiger Schwiegervater 1705 stirbt, kann er das Fürstentum Lüneburg mit Hannover vereinen. Dann rückt dank des Act of Settlement der britische Thron in Reichweite. Die 1701 vom englischen Parlament verabschiedete Regelung bringt Georg Ludwigs Mutter Sophie und ihre Nachkommen als nächste protestantische Verwandte des Königshauses in die vorderste Reihe der Anwärter. Da Sophie aber noch vor der britischen Königin Anna stirbt, wird Georg Ludwig mit dem Tod der Stuart-Königin am 1. August 1714 zum König proklamiert. Die Thronübernahme birgt allerlei Tücken. Die Prophezeiung seiner Cousine Liselotte von der Pfalz, dass Georg mehr Unruhe und Mühe haben werde in seinem königlichen Stand als Vergnügen, erweist sich als wahr. Zwar wird er, nachdem er den Eid auf die Gesetze und die Union Englands und Schottlands abgelegt hat, im Oktober 1714 in der Londoner Westminster Abbey gekrönt. Doch der Monarch und seine neuen Untertanen fremdeln. Georg, der ein zurückgezogenes Privatleben schätzt und höfische Etikette nicht liebt, ist eine Enttäuschung für die Briten mit ihrer Schaulust, ihrer Freude an Glanz und Pomp. Er beschränkt sich auf unvermeidliche öffentliche Auftritte. Dass der mehrsprachige Welfe nur leidlich und sehr ungern Englisch spricht, steigert nicht gerade seine Popularität. Auf kulturellem Gebiet engagiert er sich vor allem für die Musik und fördert besonders Georg Friedrich Händel. Die Reit- und Jagdbegeisterten Briten betrachten es immerhin als Pluspunkt, dass Georg ein guter Reiter und Jäger ist. Für etwas Klatsch und Tratsch sorgt zudem sein frostiges Verhältnis zu seinem einzigen Sohn, dem Thronerben Georg August. Weitaus gefährlicher als seine geringe Popularität ist für George I. jedoch, dass die Anhänger der katholischen Stuarts, die Jakobiten, keineswegs mit seiner Thronbesteigung einverstanden sind. 1715-16 bricht der erste Jakobitenaufstand aus, der zweite folgt 1719. Ein weiterer Umsturzversuch scheitert 1722, bevor er in die Tat umgesetzt werden kann. Da einige Mitglieder der Tories mit den Rebellen sympathisiert haben, setzt Georg nun verstärkt auf die Whig-Partei. Er weicht damit von seinem ursprünglichen Konzept ab, als König über den Parteien zu stehen. Fast ein halbes Jahrhundert lang können die Whigs im Parlament den Ton angeben. In erster Linie beschäftigt sich Georg I. mit der Außenpolitik und dem Militär. Gerade in seinen ersten Herrschaftsjahren kann er aktiv in die britische Außenpolitik eingreifen, was seinen deutschen Stammlanden zugutekommt. So können am Ende des Großen Nordischen Krieges mit britischer Hilfe die Herzogtümer Bremen und Werden von Schweden für Hannover erworben werden. Das Kurfürstentum gewinnt dadurch an Einfluss in Norddeutschland. Später jedoch überwiegen die britischen Interessen. Das geht auf Robert Walpole zurück, der als Whig-Politiker seit 1721 maßgeblich die britische Regierung bestimmt. Er verdankt dies seinem geschmeidigen Taktieren in einer gefährlichen Krise, die 1720 durch das Platzen eines Spekulationsgeschäfts ausgelöst worden ist. Die South Sea Bubble, der Südseeschwindel, gehört zu den ersten großen Börsenkrächen in der Geschichte. Er ruiniert nicht nur viele Anleger, sondern diskreditiert auch Hof und Regierung, die in das Unternehmen verwickelt sind. Seinem geschickten Krisenmanagement verdankt Walpole die Ernennung zum ersten Schatzlord und Schatzkanzler. Faktisch ist er der erste Premierminister, auch wenn dieser Titel erst 1730 eingeführt wird. Mit der Machtverschiebung zugunsten des Parlaments beginnt in Großbritannien die Entwicklung hin zu einer konstitutionellen Monarchie. 1725 sorgt Walpole sogar für eine Allianz zwischen Großbritannien, Frankreich und Preußen, was der traditionell pro-kaiserlichen Politik des hannoverschen Kurstaats widerspricht. Wirklich heimisch wird George I. in Großbritannien nicht, obwohl nun London seine Residenz ist. Zwischen seinen beiden Herrschaftsgebieten gibt es, abgesehen von ihm selbst, keine gemeinsamen Institutionen. Zum Missfallen der Briten widmet er den Geschicken seines Kurfürstentums weiterhin große Aufmerksamkeit. Im Londoner St. James Palace richtet er eine deutsche Kanzlei ein. Von hier aus werden die Angelegenheiten in Hannover gesteuert. Besuche in der alten Heimat spielen für ihn zeitlebens eine wichtige Rolle. Es mag daher nicht verwundern, dass Georg 1727, als er sich zum sechsten Mal seit seiner Thronbesteigung auf den Weg in seine deutschen Stammlande macht, am 22. Juni in Osnabrück an den Folgen eines Schlaganfalls verstirbt. 1732 bis 1848. Wem gehört diese Universität? Die Göttinger Hochschule soll den Ruhm der Welfenkönige mehren. Doch einen stört ihr freier Geist. Ein jahrelanger Kampf entbrennt. Von Michael Billig. Glocken läuten, Kanonen feuern, Freudenschüsse ab. Es ist der 17. September 1837. Die Georg-August-Universität Göttingen feiert ihr 100-jähriges Bestehen mit einem Festumzug. An der Spitze die Professoren, dahinter die Studenten. Ihre Universität ist eine der ersten in Europa, die sich der Aufklärung verschrieben hat. Die klügsten Köpfe lehren und studieren hier. Doch ihr freiheitsliebender Geist wird schon bald auf eine harte Probe gestellt. Um Freiheit geht es freilich nicht, als 1732 der erste Plan für eine Hochschule im Kurfürstentum Hannover vorliegt. Vielmehr sorgt sich Georg II., damaliger Regent und mittlerweile König von England, um sein Ansehen. Im gesamten Reich gibt es 32 Universitäten, 4 davon allein in Preußen. Nur im Hannoverschen herrscht in Sachen höherer Bildung gähnende Leere. Georg II. Will sich nicht zum Gespött anderer Herrscher machen und deshalb eine eigene Universität. Doch wo? Lüneburg ist mit einer Ritterakademie versorgt. In Celle ist das Oberappellationsgericht angesiedelt. Die Residenzstadt Hannover bietet zu viel Ablenkung. So fällt die Wahl auf die Ackerbürgerstadt Göttingen, wo es im Dominikanerkloster bereits eine kleine Lehranstalt gibt. Die neue Alma Mater wird rasch international bekannt. Der König gibt ihr seinen Namen und ist offiziell Rektor. Es ist aber sein Minister, der sie zum Gelingen bringt. Gerlach Adolf Freiherr von Münchhausen, ein Onkel des Lügenbarons, hat als junger Mann selbst studiert, Jura unter anderem in Halle an der Saale. Die Universität Halle gilt als die fortschrittlichste Einrichtung ihrer Art. Vorlesungen werden auf Deutsch statt auf Latein gehalten. Dieser frische Wind soll auch in Göttingen wehen. Dazu bricht Münchhausen noch mit einer weiteren Tradition. Er verweigert der Theologie die Sonderrechte, die sie woanders genießt. Das heißt, keine Zensur anderer Disziplinen. An dieser neuen Universität sind alle Fakultäten gleichberechtigt, die Freiheit von Forschung und Lehre wird hochgehalten. Der Lehrbetrieb beginnt bereits 1734, 3 Jahre vor der offiziellen Gründung der Universität. Am 17. September 1737 feiert Göttingen die Eröffnung. Die Stadt zählt zu dieser Zeit rund 5000 Einwohner. Sie ist von einer mittelalterlichen Befestigungsanlage umgeben. Bauern treiben Vieh durch die Straßen. Doch mit den Professoren und Studenten ändert sich das Bild. Ihnen folgen andere Berufszweige: Ärzte, Apotheker, Kupferstecher, Instrumentenbauer und Buchhändler lassen sich in Göttingen nieder und prägen in den nächsten Jahrzehnten das Gesicht der Universitätsstadt. 1756 leben und arbeiten bereits rund 8000 Menschen in Göttingen. Münchhausen bleibt der Universität treu bis zu seinem Tod im Jahr 1770. Als ihr Kurator kümmert er sich um die Finanzen, Ausstattung und Personal. Angesehene Professoren wie der Altphilologe Johann Matthias Gesener aus Leipzig und der Mediziner Albrecht von Haller aus Bern folgen seinem Ruf. Auch unter den Studenten zieht die Aufklärungsuniversität kluge Köpfe an. Adolf Freiherr von Knigge etwa studiert hier von 1769 bis 1772 Jura, bevor er in den Geheimorden der Illuminaten eintritt und mit seinem Werk über den Umgang mit Menschen zum Stilpapst avanciert. Im Alter von 16 Jahren nimmt Karl Freiherr von Stein das Studium der Geschichte und Rechtswissenschaft in Göttingen auf. Als preußischer Staatskanzler wird er später die Bauern von Erbuntertänigkeit und Leibeigenschaft befreien. Mit Wilhelm von Humboldt wirkt noch ein anderer ehemaliger Student aus Göttingen maßgeblich am Wandel Preußens vom absolutistischen Stände zum aufgeklärten Nationalstaat mit. Er wird das Bildungssystem reformieren. Von Haus aus gut sind die Beziehungen der Universität zu England. 1786 schickt sogar König George III. Seine 3 Söhne zum Studium nach Göttingen. Sie und ihr Gefolge bleiben rund 5 Jahre. Für Stadt und Universität gibt es keine bessere Werbung. Zwischen 1734 und 1806 immatrikulieren sich 237 britische Studenten. Sie kommen aus England, Schottland, einige auch aus Irland und aus den Kolonien. Am 25. April 1789 schreibt sich jemand ein, der bald die halbe Welt kennen wird. Und die halbe Welt ihn. Wilhelm von Humboldts Bruder Alexander. Er bleibt wohl nur 1 Semester. Doch die Zeit prägt ihn. Neben Kursen in Zoologie, Physik, Geologie und Geographie besucht er Vorlesungen des Philologen Christian Gottlob Heine. Mit Heines Schwiegersohn Georg Forster, der schon mit dem Entdecker James Cook um die Welt gesegelt ist, unternimmt Alexander von Humboldt im darauffolgenden Sommer seine erste Expedition. Eine enge Beziehung verbindet ihn auch mit dem Mathematiker Carl Friedrich Gauß, der 1807 in Göttingen zum Universitätsprofessor und Sternwartendirektor berufen wird. Ausgerechnet im Jubiläumsjahr 1837 aber kommt es zum Eklat. Der neue König Ernst August von Hannover hebt am 1. November das erst 4 Jahre zuvor verabschiedete Staatsgrundgesetz auf. Ein Verfassungsbruch, protestiert der Göttinger Historiker Friedrich Christoph Dahlmann. 6 seiner Kollegen von der Aufklärungsuniversität schließen sich ihm an, darunter die Brüder Grimm. Der reaktionäre August reagiert mit Härte und enthebt die Göttinger 7, wie sie später heißen, ihrer Ämter. 3 Professoren, darunter Dahlmann, werden des Landes verwiesen. In Preußen hingegen empfängt man sie freundlich und an der Frankfurter Nationalversammlung 1848 sind Dahlmann und Jakob Grimm maßgeblich beteiligt. Der Ruf der Welfen-Universität aber ist erst einmal beschädigt. 1738 bis 1820. Der verrückte König. George III. Ist der erste gebürtige Engländer unter den Welfen und recht beliebt bei seinem Volk. Doch schon bald kämpft er gegen ein korruptes Parlament und verfällt dem Wahnsinn. Von Franz Metzger. Endlich ein Engländer! Das ist die Reaktion vieler Briten, als 1760 ein neuer König den Thron besteigt. Getauft als Georg, besteht er dennoch darauf, dass er George heiße. Und schon in seiner ersten Thronrede macht er klar, dass er Brite sei und stolz darauf. Dass er als erster der Welfen in England geboren und erzogen wurde, verschafft ihm einen großen Vorteil im Vergleich zu seinem Vater Frederick alias Frederick Ludwig. Der wurde nämlich von seinem Vater, dem späteren George II., bis zu seinem 21. Lebensjahr in Hannover festgehalten. Als Georg König wurde, musste er seinen Ältesten zwangsläufig zum Prince of Wales befördern und ins Land lassen. Frederick wollte nun beweisen, dass er anders war als sein Vater. Angefangen bei der Musik, in der Frederick die Gegenspieler des vom Vater präferierten Georg Friedrich Händel unterstützte, bis in die hohe Politik. Fredericks Anglophilie führte zu einem traurigen Ende. Der Kronprinz war ein großer Förderer des neuen Nationalsports Cricket. Als er 1751 an einer Lungenblutung starb, soll dies die Folge des harten Treffers eines Cricketballs gewesen sein. Die Hoffnungen der auf einen Wandel setzenden Briten richten sich in der Folge auf Fredericks gut aussehenden Sohn George. Und der junge König enttäuscht nicht. Jetzt wird am Hof überwiegend Englisch gesprochen. Hannover wird George nie besuchen. Und anstelle der wilden Mätressenwirtschaft seiner Vorgänger führt George eine vorbildliche Ehe mit Charlotte von Mecklenburg-Strelitz, aus der 15 Kinder hervorgehen, von denen 13 überleben. Der König ist Neuem gegenüber aufgeschlossen und sieht es als seine Aufgabe an, seine Nation voranzubringen. Etwa in der Landwirtschaft, indem er in Windsor und Richmond Mustergüter anlegt, die auch Bauern zugänglich sind. Farmer George nennen die Bürger dafür ihren Monarchen. Die großen Leidenschaften George III. Sind aber die Astronomie und die Naturwissenschaften. Für Kriege gebe ich Geld aus, weil es notwendig ist. Es aber für die Wissenschaft auszugeben, macht mir Freude. Das kostet keine Tränen, es ist eine Ehre für die Menschheit. Unter George III. Kann die königliche Bibliothek erstmals mit jenen der englischen Universitäten konkurrieren und die besten Maler und Architekten treffen jetzt in der Royal Academy zusammen. Wenig Freude machen dem anglisierten Welfen dagegen die Winkelzüge und Verwicklungen der britischen Politik. Große Teile der Whig-Partei sehen in jedem Versuch der Krone Kompetenzen an sich zu ziehen den Weg zum Absolutismus. Da braucht es aufs Gebuffte Politikprofis, die es verstehen, Koalitionen zu schmieden und gegebenenfalls zu brechen. Und der König findet sie. Zunächst in Lord North, der von 1770 bis 1782 die Regierungsgeschäfte steuert und dann ab 1784 im jüngeren William Pitt. Auf North Kappe geht auch der Rückschlag, der das Bild des Königs lange überschatten wird als der König, der uns Amerika verlor. Nicht ganz Amerika, aber doch die späteren USA. Die aktuelle wie zukünftige Bedeutung von Kolonien für Britannien ist dem Monarchen durchaus bewusst. Er fördert ihre Entwicklung und den Ausbau der Flotte als Rückgrat des Empire. Er sieht sich aber auch als Vater aller Menschen in den Kolonien. Es ist für unsere Interessen und die Sicherheit der Kolonien wesentlich, dass die Nationen oder Stämme der Indianer, die unter unserem Schutz stehen, nicht belästigt oder gestört werden. Die in ihren Augen Indianerfreundlichkeit der Krone ist eine der Beschwerden, die zum Abfall der Kolonien 1776 führen. Die Gesetze und Eingriffe, die dann tatsächlich die Lunte des Aufstands entzünden, gehen aber auf das Konto der Regierung, die auch für die wenig überzeugende Kriegsführung verantwortlich ist. Den Verlust der Kolonien mit ihren dickköpfigen Siedlern kann Britannien verkraften. Indien lockt und hat nicht erst vor ein paar Jahren Kapitän James Cook von einem ganz neuen Kontinent, dem Namen George III., Besitz ergriffen? Zur Aufbruchsstimmung trägt auch der junge dynamische Premierminister Pitt bei. Die Herrschaft vom Farmer George findet weit verbreitete Popularität. Doch dann schlägt das Schicksal zu. Ein bisschen exzentrisch ist der König schon immer gewesen. Aber seit dem Sommer 1788 gibt sein Geisteszustand zunehmend Anlass zur Sorge. Im November ist eine mentale Störung nicht mehr zu leugnen, die sich in manischem Verhalten und Verfolgungswahn äußert. Der König hält endlose Monologe, irrt im Nachthemd durch das Schloss, geht mit dem Messer auf seine Söhne los. Ein andermal wird er die ganze Familie mitten in der Nacht aus dem Bett holen und auf die obersten Zinnen schicken, überzeugt, dass die Themse ganz Windsor überflute. Dass der König in diesem Zustand nicht mehr regieren kann, ist offensichtlich. Ebenso offensichtlich ist die Abneigung Pitts gegen den Stellvertreter Kronprinz George. Der Premierminister tut daher alles, um die Kompetenzen einer Regentschaft einzuschränken und hinauszuzögern. Tatsächlich erholt sich George III. Im Laufe des Jahres 1789 weitgehend von seinem Leiden. Er und Pitt können sich nun gemeinsam und recht erfolgreich der nächsten Herausforderung stellen, dem Umgang mit einem Frankreich, das immer tiefer in Revolutionswirren versinkt. Die Suche nach den Ursachen des königlichen Wahnsinns beschäftigt Medizinhistoriker seit langem. Häufig wird Porphyrie angenommen, eine genetisch bedingte Leberschädigung, die zu einer schleichenden Vergiftung des Hirns führt. Der Begriff Porphyr, Purpur, spielt auf die charakteristische Verfärbung des Urins an. Andere Forscher verdächtigen Arsen. Der Giftstoff ist im 18. Jahrhundert weit verbreitet in Wandfarben, aber auch als Bestandteil von Arzneimitteln oder Schminke, wie sie damals in männlichen Adelskreisen benutzt wurde. Diese Theorie könnte auch erklären, warum der König nach der schweren ersten Attacke lange Zeit beschwerdefrei bleibt. Der nächste massive Schub passiert 1804. Doch George III. Erholt sich gerade rechtzeitig, um seinen Freund Pitt in dessen zweite und letzte Amtszeit als Premier zu berufen. 1810 hat sich der Zustand des Königs, der auch an Altersbeschwerden leidet, so sehr verschlechtert, dass sein Sohn, später George IV., auf Dauer zum Prinzregenten erklärt wird. Den finalen Triumph über Napoleon wie auch die wachsenden sozialen Spannungen bekommt der schließlich demente und erblindete Welfe kaum noch mit. 1820 stirbt er mit 81 Jahren. Das traurige Ende hat den Ruf des Monarchen in den Geschichtsbüchern überschattet. Zu Unrecht, so der England-Experte Thomas Biscop. George III. Hat in politischen Krisen durchaus flexibel und taktisch geschickt agiert. Hoch einzuschätzen seien seine Verdienste in der Kunstförderung gemeinsam mit seiner Frau Charlotte. Von der Royal Academy bis zum Aufbau der Royal Botanic Gardens in Kew. Vor allem aber war es die Regierungszeit George III., in der Großbritannien zur Weltmacht aufstieg, welche die Meere dominierte, sagt Biscop. 18. Jahrhundert. Auf Reisen mit James Cook. Joseph Banks erforscht im Auftrag George III. Die Südsee. Der Botaniker liefert neue Erkenntnisse und wird zum Freund und Berater des Königs. Von Janina Lingenberg. Während einer Zeit, in der es gilt, weiße Flecken auf der Landkarte auszuradieren, macht sich Joseph Banks auf, um die Welt ein wenig bunter zu machen. Wie? Der Entdecker schenkt dem Westen Wissen, indem er mit 25 Jahren die Planken der HMS Endeavour betritt und sich auf eine Art Bildungsreise begibt. Als Botaniker bereist und katalogisiert er an der Seite von James Cook die Südhalbkugel. Die 10.000 Pfund, genauso viel wie die britische Krone investiert, sind gut angelegt, denn er, der Kapitän und 92 weitere Besatzungsmitglieder segeln über Brasilien und Kap Horn nach Tahiti und von dort weiter nach Australien in die Unsterblichkeit. Das Leben auf dem Schiff ist hart. In der Enge stapeln sich Kisten, Säcke und Käfige, um Insekten, Tiere und Pflanzen nach Hause zu tragen. Eigentlich hat Cook den Auftrag, den Venustransit in Tahiti zu beobachten, um zu erfahren, wie der Abstand der Erde zur Sonne ist. Aber die Mission scheitert beinahe, da die Einheimischen das Messinstrument, den Quadranten, stehlen. Metall ist ein wertvolles Gut, so dass sie ins Tauschgeschäft einsteigen. Die Matrosen wechseln Schiffsnägel gegen Sex. Auch auf Banks wirkt die Freizügigkeit der Tahitianerinnen aphrodisierend. Die Frauen zeigten auf die Matten auf dem Boden und nötigten uns bisweilen mit Gewalt, uns mit ihnen darauf zu setzen. Erotisiert durch das Feuer in ihren Augen soll er sich der Lust hingegeben haben, auch mal mit mehreren Schönheiten zugleich. Für den Kapitän James Cook aber scheinen diese Amouren keinen Reiz zu bieten, denn für ihn steht nach der Vermessung der echten Venus ein Geheimauftrag an. Er muss die Terra Australis incognita entdecken. Und so klettert Joseph Banks als einer der ersten Europäer am 28. April 1770 an der Ostküste Australiens an Land. Welch Artenvielfalt erschöpft sich dort! Der Name Botany Bay zeugt von dieser Überwältigung. Im Great Barrier Reef gehen sie für 6 Wochen auf Beobachtungsposten. Sie sehen riesige Hasen, die über die rote Erde hoppeln, und geben ihnen den Namen Känguru. An Banks Seite stehen Forscher und Diener, darunter die Künstler Sidney Parkinson und Alexander Buchan, die bildnerisch die Funde dokumentieren. Und das ist neu. Ob bei Columbus oder Magellan, auf keiner Expedition waren bisher Zeichner an Bord, die direkt vor Ort die Flora und Fauna festhielten. Auf der 3-jährigen Reise sammelt Banks 1300 unbekannte Arten und erntet damit Weltruhm. Akazien oder Eukalyptus sind heute keine Exoten mehr, sondern weit verbreitet in unserer Gartenkultur. Joseph wird am 13. Februar 1743 als Sohn wohlhabender Eltern in London geboren. Schon als Privatschüler entdeckt er seine Leidenschaft für die Naturwissenschaften. In Eton und Oxford legt er den Grundstein für sein politisches Netzwerk, was ihn schließlich auch auf die HMS Endeavour bringt. Denn es ist verwunderlich, dass die Admiralität ihn, der noch nichts veröffentlicht hat, vorsieht. Mit 21 Jahren macht ihn das ererbte Vermögen zu einem der reichsten und begehrtesten Junggesellen Großbritanniens. Von Wissensdurst getrieben startet Banks 1766 seine erste Expedition auf der HMS Niger nach Neufundland und Labrador. Er wird 340 Pflanzen, 91 Vögel und ein lebendiges Stachelschwein mit nach Hause bringen. Der Startschuss für sein Herbarium, seine Pflanzensammlung. Er wird Mitglied der Royal Society, der Akademie von Wissenschaftlern, der er ab 1778 für 41 Jahre als Präsident vorsteht. Eigentlich soll Banks mit James Cook auch auf dessen zweite Reise gehen, aber wegen Streitigkeiten startet er lieber seine eigene Expedition nach Island, die am 12. Juli 1772 beginnt. So erforscht er sich den Ruhm, neben einem Kenner Australiens auch ein Island-Experte zu sein. So berät er George III. Etwa 20 Jahre lang und empfiehlt zum Beispiel, um die englischen Gefängnisse zu entlasten, Sträflinge in die Kolonie auszulagern. Mit seinen Erkundungen treibt Banks die britische Kolonialgeschichte voran. Denn Pflanzen, Tiere und Ressourcen dienen für Banks dem wirtschaftlichen Wachstum seines Landes. So organisiert er auch die Fahrt der Bounty, die mit der berühmten Meuterei, deren Mission darin liegt, Brotfrüchte von Tahiti zu den britischen Sklaven nach Westindien zu bringen. Die Sklaverei birgt viele Vorteile, so die Überzeugung des Großgrundbesitzers. Kein Wunder, dass die Black Lives Matter-Bewegung ihn heute kritisch sieht. Banks nährt ein Netzwerk aus Wissenschaftlern, das sich über alle Kontinente erstreckt und ihn mit Materialien versorgt. Er korrespondiert mit George Forsterer, der an der zweiten Cook-Reise teilnimmt. Oder lädt Alexander von Humboldt zu sich in sein Herbarium ein, wodurch eine Freundschaft entsteht, die bis zu seinem Tod 1820 bestehen bleibt. Mit etwa 3000 Empfängern tauscht der Brite Briefe und Sammelstücke aus. Ob bei Pflanzen wie den Banksien oder Bankskiefer, heute noch begegnen wir dem Vermächtnis des Botanikers Joseph Banks. Etwa 110 Gattungen oder 1300 Pflanzenarten tragen seinen Namen. So auch die Halbinsel Banks Peninsula in Neuseeland. Hier jagte er Albatrosse, um sie zu essen. 1762 bis 1830. Prinzregent der Skandale. Das Klagelied vom missratenen Sprössling kann George III. Anstimmen, wenn er an seinen Ältesten denkt. Tatsächlich stürzt der Kronprinz das Haus Hannover in eine schwere Krise. Von Franz Metzger. Zu viel Wein und zu viel Weib, so lautet die kritische Selbsteinschätzung des Kronprinzen, als er 17 Jahre alt ist. Der 1762 Geborene rebelliert früh gegen die Moralvorstellungen seiner Eltern. Gut aussehend wie er ist, fällt es ihm auch nicht schwer, Eroberungen zu machen. Dann aber 1784 verliebt er sich leidenschaftlich in die schöne Irin Maria Anna Fitzherbert und ist sogar bereit, sie zum Traualtar zu führen. Dass die 6 Jahre ältere Dame schon zweifache Witwe ist, könnte man noch als Pech abhaken. Das große Problem ist aber die Religion. Maria ist katholisch. Katholiken auf oder neben dem Thron wurden nach der glorreichen Revolution per Gesetz von 1701 ausgeschlossen. Und George III. Hat noch eine Sicherung eingebaut. Mitglieder der königlichen Familie unter 25 Jahren benötigen für eine Eheschließung die Zustimmung des Monarchen. George Junior kümmert sich weder um das eine noch das andere und ehelicht Maria im Dezember 1785 im Geheimen. Die Gerüchteküche brodelt, vor allem nachdem er aus Geldmangel bei Mrs. Fitzherbert einziehen muss, ehe er im Seebad Brighton ein eigenes Liebesnest errichten lässt. Der Lebensstil des Kronprinzen und die sich aufhäufenden Schulden machen ihn erpressbar. 1795 gibt er dem Drängen seines Vaters nach und heiratet die Cousine Caroline von Braunschweig. Doch die Eheleute können sich nicht ausstehen und gehen nach der Geburt der Tochter Charlotte eigene Wege, die in einem Rosenkrieg enden, zur Freude von Boulevardpresse, Klatschmäuler und Karikaturisten. Deren Attacken haben zugenommen, seit König George III. 1788 den ersten Anfall geistiger Verwirrung erlitten hat, denn das Thema Regentschaft ist aktuell geworden. Die Aussicht auf George Junior als Staatsoberhaupt erfüllt die konservativen Kreise mit Schaudern. Doch der Papa erholt sich und George kann sich weiter seinen Vergnügungen widmen, inklusive des wiederbelebten Verhältnisses mit der in seinen Augen legitimen Ehefrau Maria Fitzherbert. Während Großbritannien mit dem erst revolutionären, dann napoleonischen Frankreich im Dauerkrieg liegt, macht der Prinz als Stilikone Schlagzeilen. Führender Influencer dieser Epoche ist George Brian Beau Brummel. Der Kaufmannssohn versteht es so originell und überzeugend aufzutreten, dass auch die Aristokratie seinem Vorbild sklavisch folgt. Brummel verbringt Stunden damit, immer andere Faltungen des neuen Accessoires Krawatte auszuprobieren. Und wer dann in Gesellschaft mit der Krawatte der Vorwoche erscheint, sieht sich der Lächerlichkeit ausgesetzt. Oder wer es übertreibt. Als man Brummel erzählt, Lord X sei so elegant erschienen, dass alle darüber sprechen, zuckt der Stilpapst nur mit den Schultern. Dann ist er eben nicht gut gekleidet gewesen. Spott ist wichtig in der Recency-Gesellschaft und auch da glänzt Brummel, bis er in die eigene Falle tappt. Als George 1811 die Regentschaft für seinen Vater dauerhaft übernimmt, ist aus dem hübschen Prinzen ein verliebter Koloss geworden. Brummel kann sich den Spott darüber ebenso wenig verkneifen wie über Mrs. Fitzherbert. Vom erzürnten Prinzregenten verbannt, stirbt er verarmt im französischen Exil. George hat dabei durchaus kulturelle Verdienste, gerade um die Architektur. Er lässt den Buckingham Palace ebenso renovieren wie das Schloss Windsor. Sein Lieblingsarchitekt John Nash erbaut die elegante Regent Street in London und verwandelt das Liebesnest in Brighton in den Royal Pavilion, eine indisch-orientalische Fata Morgana. Die vom Krieg und sozialen Krisen gebeutelten Briten haben dafür immer weniger Verständnis, auch nachdem der Regent 1820 endlich als George IV. Seinem Vater auf den Thron gefolgt ist. George IV. War gegen Ende seiner Herrschaft derart unpopulär, dass er sich kaum mehr öffentlich blicken lassen konnte, so der Historiker Thomas Briscup. Dabei ist seine politische Bilanz gar nicht so übel. Als Regent lässt er zur allgemeinen Überraschung die Tory-Regierung im Amt, die den Krieg gegen Napoleon bis zum siegreichen Ende durchzieht. George ist also auch einer der Sieger von Waterloo. Und im heutigen Urteil werden er und seine Regency-Epoche von den vielen Gesellschaftsromanen und Filmen in der Tradition einer Jane Austen verklärt. Die Briten aber vergießen nur wenige Tränen, als der vierte George im Juni 1830 stirbt. Da seine Tochter aus der Desaster-Ehe mit Caroline bereits gestorben ist, geht die Krone an den jüngeren, ebenfalls kinderlosen Bruder William über. Ist das das Ende des Hauses Hannover? Drittes Kapitel: Verlust und Skandale. Abschied vom Welfenthron. 1819 bis 1878. Georg V. ist mehr Schöngeist als Staatsmann, genau wie Ludwig II., sein Zeitgenosse. Beide sind tragische Figuren der Geschichte. Nur, dass der Bayer dank Bismarcks Welfenfonds von Georg profitiert. Von Michael Billig. Für gut 10 € kann man heute im Netz eine CD mit seinen Klavierwerken ordern. Sein Abendlied hat bei YouTube knapp 170 Aufrufe. Georg V. von Hannover war Pianist und Komponist und verfasste rund 200 Werke. Zu seinen engsten Freunden gehörten Schumann, Wagner und Brahms. Er wollte Hannover unbedingt zu einer europäischen Musikmetropole machen. Aber das funktionierte auf Dauer nicht und Georg im Hauptberuf König macht auch sonst kaum was richtig. Trotzdem, auch jetzt noch im 21. Jahrhundert, versammeln sich jedes Jahr treue Hannoveraner unter ihren gelb-weißen Fahnen am Gedenkstein Georgs V. Und der Boulevard berichtet alle Jahre über das zwischen Rapsfeldern und Wald gelegene Traumschloss, das der Welfe einst seiner geliebten Ehefrau und Königin Marie geschenkt hat, welches der König aufgrund seiner Sehbehinderung nie selbst erblicken konnte und ihm deshalb ein Modell aus Kork angefertigt wurde, damit er es ertasten konnte. Dass auf der baufälligen Marienburg heutzutage gerne Märchenfilme gedreht werden, passt perfekt ins tragisch-romantische Gesamtbild. Der letzte König von Hannover wird am 27. Mai 1819 in Berlin geboren. Bereits als Kind erblindet er völlig. Beim Spielen schleudert er sich ein an der Schnur hängendes Säckchen ins rechte Auge. Wenig später erblindet auch das schwache linke Auge vollends. Bitter schreibt Georg als junger Erwachsener in einem Gedicht: Blind oder tot ist ziemlich einerlei. Trotzdem erhält er eine sorgfältige Erziehung, zumeist in Großbritannien. Der Prinz hat ein hervorragendes Gehör und bemerkenswertes Gedächtnis. Eine militärische Ausbildung kommt für ihn aber nicht in Frage. Als nach Ende der Personalunion zwischen Großbritannien und Hannover 1837 sein Vater Ernst August den Thron in Hannover besteigt, wird er Kronprinz. Ernst August will unbedingt, dass ihm sein einziger Sohn auf den Thron folgt und erlässt 1840 ein neues Landesverfassungsgesetz, nachdem körperliche Defekte kein Ausschließungsgrund für eine Regentschaft sind. Doch schnell zeigt sich, dass der Kronprinz ein unrealistisches Weltbild pflegt. Er überhöht seine von Gott gegebene königliche Bedeutung und die Stellung des Welfenhauses. Zwar hatte auch Ernst August eine autokratische Staatsauffassung, ist aber flexibler. Georg dagegen steuert nach der Thronbesteigung 1851 zielbewusst einen reaktionären Kurs an. Mit der Hilfe seines Innenministers, des Grafen Wilhelm von Borries, der noch rückwärtsgewandtere Ansichten vertritt, hebt er Hannovers liberale Verfassung von 1848 auf. Während seiner 15-jährigen Regierungszeit verschleißt er 6 Kabinette. Er will ganz König sein oder gar nicht. Wesentlich positiver wirkt sich für Hannover seine Liebe zur Kunst und speziell zur Musik aus. Er fördert Oper und Theater, zeigt sich als Gönner zeitgenössischer Komponisten, mit denen er selbst musiziert. Verheiratet ist Georg V. seit 1843 mit seiner großen Liebe Marie von Sachsen-Altenburg. Die Erlaubnis zur Vermählung musste er sich bei der britischen Königin Victoria einholen, auch wenn die Personalunion zwischen beiden Ländern beendet ist. Während Georg V. innenpolitisch immer konservativer wird und die liberale Opposition im Königreich Hannover bekämpft, orientiert er sich in der Außenpolitik anders als sein den Preußen zugeneigter Vater an Österreich. Unerschütterlich hält er am Deutschen Bund fest, der ihm einzelstaatliche Souveränität zu garantieren scheint. Die deutsche Einheitsidee passt nicht in sein Weltbild. Seine Antipathie gegenüber den Hohenzollern ist so groß, dass er ein preußisches Ultimatum ablehnt, sich im bevorstehenden Krieg zwischen Preußen und Österreich neutral zu verhalten. Er verzichtet auf den Bruch mit dem Deutschen Bund, schließt aber weder mit Österreich ein formelles Bündnis, noch verständigt er sich mit den süddeutschen Staaten auf eine gemeinsame Kriegsstrategie. Die vollkommene Fehleinschätzung der Lage spielt Otto von Bismarck in die Karten. Das Königreich Hannover wird westlich und östlich vom preußischen Staatsgebiet in die Zange genommen und Preußens Ministerpräsident bekommt jetzt unverhofft die Gelegenheit, sich den unliebsamen Korridor einzuverleiben. Am 27. Juni 1866, ein heißer Tag, stehen sich bei Langensalza in Thüringen 16.500 Hannoveraner und 9.500 Preußen gegenüber. Die Preußen sind in der Unterzahl, haben aber die moderneren Waffen. Während Georgs Truppen noch mit Vorderladern schießen, benutzt der Gegner Zündnadelgewehre, die besonders schnell und leicht zu laden sind. Mehrere Durchbrüche der Hannoveraner werden zurückgeschlagen. Schlussendlich lassen sich die Preußen zwar zurückdrängen, aber die Verluste der Hannoveraner sind hoch und die Überlebenden so geschwächt, dass sie nicht die Verfolgung aufnehmen. Schlacht gewonnen, Feldzug verloren. 2 Tage später erfolgt die Kapitulation. Die von Marie vorgeschlagene Abdankung zugunsten des Sohnes Ernst August, die vielleicht den Thron gerettet hätte, lehnt Georg V. strikt ab und flieht nach Wien. Sein Königreich, das es erst seit 50 Jahren gibt, wird als Provinz Hannover in das Königreich Preußen eingegliedert. Als die Preußen in Hannover einmarschieren, gibt es Partisanenbewegungen. Nachts werden die Bürgersteige gelb-weiß angestrichen. Als die Preußen das Leineschloss übernehmen und beim Hochziehen der preußischen Fahne der Flaggenstock bricht und in die Leine fällt, bricht großer Jubel unter den Zuschauern aus. Der ehemalige König will sich partout nicht mit der Situation abfinden und lässt in Frankreich die Zeitschrift La Situation herausgeben, die die neue politische Lage in Deutschland angreift. Georg will so den Hass der Franzosen gegen das preußische Deutschland anfachen. Außerdem stellt er eine Privatarmee aus hannoverschen Flüchtlingen und Offizieren auf. Die sogenannte Welfenlegion soll bei einem möglichen Krieg auf französischer Seite kämpfen und sein verlorenes Königreich zurückerobern. Daraufhin setzt Bismarck die großzügige Entschädigung für den Verlust des Königreiches für Georg V. aus und beschlagnahmt das Vermögen des Hauses Hannover. 16 Millionen Vereinstaler, rund 48 Millionen Mark. Die Erträge aus dem Welfenfonds, der zunächst geheim bleibt, nutzt er zur politischen Einflussnahme, insbesondere im Kulturkampf der 1870er Jahre, aber auch zur Beeinflussung von kritischen Journalisten und innenpolitischen Gegnern, die er als Reptilien bezeichnet. Daher auch der Name Reptilienfonds. Mehrere Millionen fließen zudem in die Schatulle des Bayernkönigs Ludwig II., der damit seine Traumschlösser finanziert. Als Gegenleistung unterstützt er die deutsche Reichsgründung 1871. Erst nach Ludwigs Tod und Bismarcks Rücktritt als Reichskanzler 1890 werden die Zahlungen bekannt. 1892 hebt Wilhelm II. Die Beschlagnahme des Welfenfonds auf. Das Kapital wird in eine Staatsschuld verwandelt. Die Zinsen gehen an die Erben Georgs V. Am 12. Juni 1878 stirbt der letzte König von Hannover an Knochentuberkulose in Paris. Er wird in der St. George's Kapelle in Schloss Windsor beigesetzt. Bis zuletzt hält er an seinen Thronansprüchen fest. Zeitlebens gibt auch sein Sohn, der neue Herzog von Cumberland, nie den Thronanspruch auf Hannover auf. 20. Jahrhundert bis heute. Die Welfen und der Wandel. 1913 heiratet der Welfe Ernst August die Hohenzollern-Tochter Viktoria. Zum letzten Mal feiert der deutsche Hochadel sich selbst. Was folgt, sind Krieg und Revolution. Doch das Paar weiß, seine Interessen zu vertreten. Von Ulrich Mehr. Schuldig sind wir dem König Georg nichts, ruft Bismarck 1866 in Richtung des enteigneten Königs von Hannover aus, nachdem Preußen über Österreich gesiegt hat. Georg V. hatte sich im Deutschen Krieg auf die Seite Wiens geschlagen und steht nun als abtrünniger Verlierer da. Das Vorgehen Preußens ist hart. In Hannover und ab 1885 auch in Braunschweig übernehmen preußische Regenten das Kommando. Fortan sind die Welfen und die siegreichen Hohenzollern über Jahrzehnte verfeindet. Kaiser Franz Josef I. gewährt dem unterlegenen König Georg Zuflucht in Österreich. In Gmunden am malerischen Traunsee entsteht das welfische Alpendomizil. Nach Georgs Tod im Jahr 1878 nennt sich sein Sohn Ernst August II. Herzog von Cumberland. In England regiert die enge Verwandtschaft, doch mit dem Titel ist ein Sitz im House of Lords, dem Oberhaus des britischen Parlaments, verbunden. Zwischen 1882 und 1886 lässt der Herzog in Gmunden das repräsentative Schloss Cumberland errichten. Mit seiner Bibliothek und den Sammlungen wird das Schloss ein Ort stolzer welfischer Familientradition. Zeitweilig beherbergt es sogar den Schatz der Welfen. Das Anwesen wird Lebensmittelpunkt einer kinderreichen Familie. Hier wächst auch der jüngste Spross auf, Ernst August III., Georgs Enkel und der spätere Bräutigam der deutschen Kaisertochter Viktoria Luise. Ernst August rückte erst viele Jahre später in den Fokus, als ein Verkehrsunfall alles verändert. Der ältere Bruder Georg Wilhelm, der Erbprinz des Hauses Hannover, befindet sich am 20. Mai 1912 auf einer Autofahrt zwischen Berlin und Hamburg. Im brandenburgischen Havelland fährt der Wagen gegen einen Baum. Der 32-jährige Georg Wilhelm ist sofort tot. Die Nachricht vom Unglück verbreitet sich im Reich wie ein Lauffeuer und erreicht auch Kaiser Wilhelm II. Der Herrscher aus dem Haus Hohenzollern lässt unerwartet preußische Soldaten zur Totenwache in der brandenburgischen Dorfkirche aufziehen. Dazu kommandiert der Kaiser zur Unterstützung zwei seiner Söhne an den Trauerort ab. Ein kaiserliches Kondolenztelegramm erreicht die Eltern des Verunglückten. Um persönliche Dankesworte für die kaiserliche Anteilnahme zu überbringen, entsendet der Herzog von Cumberland seinen einzig noch lebenden Sohn, den inzwischen 25-jährigen Prinzen Ernst August. Im neuen Palais in Potsdam bittet die kaiserliche Familie zum Tee. Eine Begegnung mit Folgen. Prinzessin Viktoria Luise, einzige Tochter Kaiser Wilhelms II., verliebt sich in den Prinzen. Die Jahrzehnte währende Feindschaft der Welfen und Hohenzollern scheint plötzlich überwindbar. Bereits ein Jahr später heiraten die beiden. Für die Trauung am 24. Mai 1913 versammelt sich im Berliner Stadtschloss der vielfach verwandte und verschwägerte europäische Hochadel. Es ist das größte gesellschaftliche Ereignis des noch jungen Jahrhunderts und ein kurzer, bejubelter Moment der Hoffnung auf Erhalt des Friedens. Doch die jüngsten Spannungen auf dem Balkan lassen viele Bürger einen Krieg befürchten. Auf den hannoverschen Königsthron kehrt das Welfenhaus zwar nicht zurück, doch die Annäherung der beiden deutschen Dynastien gestattet Ernst August im weiteren Verlauf die welfische Thronfolge in Braunschweig. Auf Antrag Preußens stimmt der Bundesrat der verbündeten Regierungen des Deutschen Reiches einem entsprechenden Beschluss zu. Nach 29 Jahren Thronvakanz tritt das junge Paar am 3. Oktober 1913 seine Regentschaft an, nun als Herzog Ernst August von Braunschweig und Lüneburg und Herzogin Victoria Luise. Die Taufe des neugeborenen Erbprinzen, der ebenfalls Ernst August heißt, im Mai 1914 wird noch ein letzter großer Staatsakt, wenn auch wichtige Vertreter des europäischen Hochadels dem Ereignis schon fernbleiben. Am 1. August 1914 ordnet Kaiser Wilhelm II. Die Mobilmachung aller Streitkräfte an. In Sachen Militär hat Ernst August keinen Spielraum. Da entscheidet allein die Berliner Zentrale Heeresverwaltung. Die Braunschweiger Truppen ziehen unter preußischem Befehl in den Ersten Weltkrieg, der Millionen Tote fordern wird. 1918 ist der Krieg verloren und der Herzog ist derjenige Bundesfürst, der als letzter in Deutschland seinen Thron besteigt und ihn als erster wieder verlässt. Sein Schwiegervater Wilhelm II. Folgt diesem Schritt am nächsten Tag. Die Welfenfamilie versammelt sich im österreichischen Gmunden. Der Hohenzollernkaiser tritt sein holländisches Exil an. Die folgende Weimarer Republik, die erste Demokratie in Deutschland, erlebt die Entmachtung des Adels jedoch nur vordergründig. In seiner aktuellen Untersuchung »Die Hohenzollern und die Nazis«, Propyläen 2021, urteilt der Historiker Stefan Malinowski: »Die Rede von der Abschaffung des Adels wird beim Blick auf die Familie Hohenzollern so fragwürdig wie im Fall aller anderen deutschen Fürsten. Weder die Personen noch ihre spezifischen Codes, noch ihre Traditionen, ihr Selbstverständnis oder ihre politischen Handlungsmöglichkeiten waren verschwunden.« Und weiter schreibt Malinowski: »Fern vom Wirkungsbereich der republikanischen Verfassung hatte sich eine Parallelwelt erhalten, in der die alten Titel, Sprachregelungen, Hausgesetze und Rituale des Hochadels weitergeführt wurden. Durchweg geschlossen bleibt der Adel dem antirepublikanischen Milieu verbunden. Erschütternde politische Morde an vermeintlichen Verrätern wie den Politikern Matthias Erzberger 1921 oder Walter Rathenau 1922 werden kaum verhohlen begrüßt. Viele Jahre der Weimarer Zeit streitet Ernst August vor Gericht, wie zu verfahren sein mit dem ehemaligen Kammergut, dem Inventar des Residenzschlosses Braunschweig, den herzoglichen Sammlungen, dem Umgang mit dem Welfenfonds und vielem mehr. 1926 wird durch den Preußischen Landtag eine Fürstenentschädigung verabschiedet, aus republikanischer Sicht ein halbherziges Ergebnis. So kann Ernst August zufrieden sein. Er erhält unter anderem Schloss Blankenburg im Harz und stattliche Forstamtsbezirke zugewiesen. Blankenburg wird in der NS-Zeit häufig Hauptwohnsitz der Welfenfamilie sein. Kurz nach der Machtergreifung kommt es 1933 zu einer ersten Begegnung mit Hitler. Victoria Luise zeigt sich davon noch Jahrzehnte später beeindruckt. Die Nazi-Führung interessiert sich mehrfach für die engen Verbindungen ihres Mannes nach England, denn bei seinen Verwandten im englischen Königshaus gilt Ernst August als besonders beliebt. Auch die Herzogin ist engagiert. Sie huschte ständig in die britische Botschaft für mysteriöse Besuche. Bei offiziellen Empfängen rannte sie auf Hitler zu, der gerne Prinzessinnen um sich hatte, zitiert die in Princeton forschende Historikerin Carina Urbach aus den Aufzeichnungen der amerikanischen Korrespondentin und Insiderin Sigrid Schulz. Im späten Frühjahr 1935 findet ein illustres Treffen in Hitlers Privatwohnung am Münchner Prinzregentenpalast statt. Neben Hitler, Goebbels und dem späteren Außenminister Joachim von Ribbentrop nehmen unter anderem der englische Faschistenführer Oswald Mosley, die in England aufgewachsene Bayreuth-Chefin Winifred Wagner sowie Herzogin Victoria Luise nebst ihrer Tochter Friederike teil. Vor dem Anschluss Österreichs im März 1938 dient der Welfensitz Gmunden, so die Aufzeichnungen der Amerikanerin Schulz, mehrfach als Ort geheimer Treffen der Nazis. Herzog Ernst August weiß zudem den Anschluss für seine Industriebeteiligungen zu nutzen. Dass er dabei ohne Bedenken die schutzlose Situation jüdischer Unternehmer und Vorbesitzer ausnutzt, ist zweifelsfrei belegt. So übernimmt er durch die Arisierung, Verdrängung von Juden aus Handel, Gewerbe etc., etwa die Firma Ed Ellbogen, den größten Talkumproduzenten des Landes. Das Kriegsende erleben das Herzogspaar und seine Familie auf Schloss Blankenburg im Harz. Vor der drohenden sowjetischen Besetzung Blankenburgs geleitet ein britischer Konvoi die Familie zum Schloss Marienburg im Süden von Hannover. Die enge Verwandtschaft zum britischen Königshaus macht es möglich. Ernst August stirbt am 30. Januar 1953, seine Frau Victoria Luise überlebt ihn um fast drei Jahrzehnte. Ihre viel gelesenen Memoiren, ein Leben als Tochter des Kaisers, lassen einen kritischen Blick auf das eigene Wirken weitgehend missen. Der 1983 geborene und in London aufgewachsene Urenkel Ernst August, Erbprinz von Hannover, verantwortet heute die Geschicke des Welfenerbes auf Schloss Marienburg und unterstützt seine historische Aufarbeitung. Interview. Unter den Welfen wurde die Monarchie zentraler Teil der britischen Identität. Der Historiker Thomas Biskup erklärt, warum das Verhältnis zwischen den Welfen und Großbritannien tatsächlich besser war als lange Zeit gedacht. Interview von Franz Metzger. Die Welfen, The House of Hannover, kamen auf Einladung der Nation auf den britischen Thron. Trotzdem war das Verhältnis häufig schlecht. Was ist da schiefgelaufen? Gegenfrage: War das Verhältnis tatsächlich so schlecht und woran lässt sich das festmachen? Probleme gab es mit den Anhängern des Stuarts, deren letzter männlicher Vertreter 1688-89 vertrieben worden war. Bemerkenswert scheint mir, wie schnell und problemlos die Welfen sich in London festsetzten und den Thron für ihre hannoverschen Interessen nutzen konnten. Es gab aber interne Konflikte. Die Gegner der Whig-Partei griffen deren obersten Exponenten, den König, als deutschen Provinzler an. Aber das darf man nicht als Ausdruck des schlechten Verhältnisses der Briten zum Herrscherhaus werten. Popularität ist für Herrscher des 18. Jahrhunderts eine schwer anwendbare Kategorie, da es keine allgemeinen Wahlen gab und die Meinung des Volkes viel weniger zählte als die der politisch-sozialen Eliten. Die Four Georges waren ähnlichen Konjunkturen von Erfolg und Misserfolg, Anerkennung und Kritik unterworfen, wie sie die Monarchie letztlich bis heute prägen. Wie sieht die aktuelle Geschichtsforschung die ersten zwei Georges? Zunächst ist der Vergleich mit anderen Ländern wichtig. Großbritannien-Hannover war nicht die einzige Personalunion. Überhaupt war es im 18. Jahrhundert nicht unüblich, dass landfremde Herrscherhäuser auf einen Thron gelangten. Ungewöhnlich war, dass die Herkunft der Dynastie öffentlich kontrovers diskutiert wurde, dank der Pressefreiheit und einer Streitkultur, in der praktisch alles durch die parteipolitische Brille gesehen wurde. Woraus ergibt sich welches Gesamturteil? Langfristig stellte sich das Verhältnis gar nicht so schlecht dar. Spätestens mit George III. War die Dynastie als britisch akzeptiert. Tatsächlich wurde die Monarchie unter den Welfen zum zentralen Bestandteil britischer Identität. Das Haus Hannover konnte sich als Verteidiger britischer Interessen und Werte positionieren und wurde mit protestantischem Glauben, Ausdehnung des Empire und wirtschaftlicher Prosperität verbunden. Das angeblich schlechte Verhältnis scheint mir eine Rückprojektion zu sein aus den geschichtspolitischen Ambitionen der späten 19. und des 20. Jahrhunderts heraus. Da wurde der Beginn der Demokratisierung in die Vergangenheit verortet. Deutschland zum großen außenpolitischen Gegner und die Welfen wurden im Zeitalter der Weltkriege als deutsche Ausländer abqualifiziert, gegen die sich das Parlament erfolgreich durchsetzte. Heute wird von der Forschung vielmehr die politische Stärke von König und Hof gesehen. Die Forschung hat dazu zeigen können, wie das moderne Großbritannien durch die Personalunion und den von ihr angeregten Austausch in den Wissenschaften und Künsten geprägt wurde. Hier spielen auch die weiblichen Mitglieder der Dynastie eine große Rolle. Die Monarchie konnte nur durch das Zusammenwirken von Amtsinhaber und Konsort funktionieren, von Gattin und Gatte. Und diese stammten im 18. und 19. Jahrhundert ausnahmslos aus deutschen Herrscherhäusern. Prinz Albert ist bis heute bekannt. Die weiblichen Mitglieder der Dynastie sind von der neueren Forschung quasi wiederentdeckt worden. Caroline und Charlotte, Gattinnen von George II. Und George III., förderten systematisch britische und deutsche männliche und weibliche Künstler, Literaten und Wissenschaftler und waren für die Heiratspolitik verantwortlich. Die machtbewusste Queen Caroline übernahm während der langen Aufenthalte George II. In Hannover die Regentschaft und ist als Großbritanniens erste eiserne Lady bezeichnet worden. Ein Tiefpunkt in der Achtung der königlichen Familie entstand durch den Streit zwischen George II. Und Prinz Frederick. Ein Vater-Sohn-Konflikt, oder spielten auch britische Fragen mit? Derartige Konflikte waren nicht selten, siehe Preußen. In einer Erbmonarchie ist der Thronfolger Kristallisationspunkt der Opposition, die sich von der nächsten Regierung Neues verspricht. Bei Frederick kam hinzu, dass er als Kind jahrelang allein in Hannover zurückgelassen wurde. Er inszenierte sich dann als patriotischer englischer Adeliger. Ungewöhnlich war eher, dass der Konflikt in den britischen Medien sehr öffentlich ausgetragen wurde, während in Preußen und anderswo die Konflikte unter dem Deckel gehalten wurden. Welche Rolle spielten damalige Massenmedien für das Image des Herrscherhauses? Sehen Sie aktuelle Parallelen? Das damalige Großbritannien ist nicht ohne Grund als die erste moderne Mediengesellschaft beschrieben worden. In Tausenden von Zeitungen, Zeitschriften und Pamphleten wurden Politik, Kunst und Klatsch diskutiert. Seit 1695 gab es keine Vorzensur der Tagespresse und Bücher mehr. Regierung und Königshaus konnten teilweise erbarmungslos verspottet werden. Besucher vom Kontinent fanden die offenen Debatten spannend, konnten sich aber häufig nicht mit den vermeintlich unschönen Seiten der offenen Gesellschaft anfreunden. Das sind Themen, die uns bis heute bewegen. Die Frage, was von wem mit wem diskutiert werden darf und was Gesellschaft und Land letztendlich zusammenhält. Serie Dynastien des Geldes. Gucci. Die italienische Luxusmarke steht für Glamour und Eleganz. Doch die Familienchronik offenbart ein düsteres Kapitel. Einen Auftragsmord. Nur eine der Fäden, die der Kinofilm House of Gucci mit Lady Gaga und Al Pacino in starken Bildern auf die Leinwand bringt. Von Sophia Schülke. Es ist ein Satz, der Bände spricht. Lieber würde ich in einem Rolls-Royce weinen, als auf einem Fahrrad glücklich zu sein. Die Aussage stammt von Patrizia Reggiani, italienische Society-Lady und Unternehmertochter, die berühmt und noch reicher wird, als sie 1972 in das florierende Luxusmodehaus Gucci einheiratet. Zu ihren Spitzenzeiten hat sie ein Penthouse in Manhattan, eine Yacht und eine Hellseherin. Doch die Liebesheirat mit Modehauserbe Maurizio Gucci endet 1994 vor dem Scheidungsrichter. 1995 dann der Höhepunkt des Dramas: Maurizio wird ermordet. Während Patrizia ihre Unschuld beteuert, sind die Richter überzeugt, dass sie die tödlichen Schüsse auf ihren Ex-Mann in Auftrag gab und Hilfe von Mitverschwörern hatte, darunter ihre Wahrsagerin. Sie ist es, die mehr als 3 Jahre nach dem Mord im Gerichtssaal offenbart, dass Patrizia gegen den Ex-Mann grausamen, unheilbaren Hass empfinde, weil er eine neue Partnerin gehabt und sie vergessen hätte. Patrizia, in den italienischen Medien als schwarze Witwe betitelt, wird 1998 zu 29 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Episode von Maurizia und Patrizia ist die skandalträchtigste aus der Geschichte der berühmten Modefamilie, die Regisseur Ridley Scott, Alien, Blade Runner, mit seinem Streifen House of Gucci in Teilen verfilmt hat. In den Hauptrollen sind neben Adam Driver und Lady Gaga die Altstars Al Pacino und Jeremy Irons zu sehen. Dazwischen feines Leder, weicher Pelz und edler Zwirn. Auf den starbesetzten Film reagieren die echten Guccis allerdings empört. Nachkommen beklagen, dass Familienmitglieder als Schläger gezeigt würden, als ignorant und unsensibel und noch dazu eingebettet in erfundene Ereignisse. Auch die Darstellung von Patrizia als eine Frau, die sich in einem nur von Männern geprägten Unternehmen durchsetzen muss, stieß den Gucci bitter auf. Das Unternehmen Gucci, das heute zum französischen Luxusgüterkonzern Kering gehört und vor der Pandemie einen Umsatz von mehr als 7 Milliarden Euro verbuchte, öffnete dem Filmteam zur Vorbereitung die Firmenarchive. Doch sitzt man als Zuschauer vor dem bildgewaltigen Ergebnis, hat man oft das Gefühl, Abziehbilder aus einem wahnwitzigen Kuriositätenkabinett bei ihrem grundlosen Treiben zuzuschauen, anstatt den brennenden Leidenschaften und echten Leiden dieser Personen nahe zu kommen. Die wahre Saga der Modefamilie beginnt lange vor den Schüssen auf Maurizio. Und zwar mit seinem Großvater, der den klangvollen Namen Guccio Gucci trägt. Der Florentiner gründet den Betrieb 1906 wenig glamourös als Sattlereiwerkstatt. Aber Guccio weiß, was Reiche lieben, hat er sich seine Spuren doch als Aufzugführer im Londoner Luxushotel Savoy verdient. 1921 kommen unter dem Namen Gucci auch handwerklich hergestellte Lederwaren in die Läden. Schon bald preist die Modezeitschrift Vogue das Gucci-Geschäft in der Via Condotti in Rom als exzellente Adresse für Handtaschen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird das Unternehmen mit seinen schicken Mokassins, den Gucci-Loafers, berühmt. Ridley Scott lässt Adam Driver als Maurizio in just solchen Loafers auf ein Motorrad steigen und vor der Finanzpolizei stilvoll in sein Schweizer Anwesen düsen. Dass 1953 eine Boutique in New York eröffnet wird und sich glamouröse Weltstars wie Grace Kelly, Frank Sinatra und Jackie Onassis als Fans zu erkennen geben, verstärkt die Anziehungskraft von Gucci. Ab 1968 führt das Haus Kleidung, bald auch Schmuck und schließlich sogar Parfums. Spätestens jetzt ist die Luxusmarke entstanden, bei der betuchte und berühmte Modebewusste nach dem Stückchen Stoff oder Leder mit dem Gewissen etwas suchen. Für sie ist Gucci ein Statussymbol oder, wie es Al Pacino als Aldo Gucci, Maurizios Modemogul-Onkel, auf der Kinoleinwand so schön formulieren darf, noch lange nachdem der Preis vergessen ist, erinnert man sich an die Qualität. Wobei der Preis für die Waren dann doch bemerkenswert ist. Handtaschen kosten meist mehr als 2000 Euro. Bei Krokodilleder gesellt sich eine weitere Null dazu. Und irgendwann werden stattliche Beträge auch für mehrere Gucci zum Problem. Maurizio wird Unsummen für Luxussportwagen ausgeben, sein Cousin Paolo arm sterben und sein Onkel Aldo mit 81 Jahren wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis wandern. Im Jahr 1953, als die Filiale in New York öffnet, stirbt Unternehmensgründer Guccio. Von seinen 6 Kindern treten seine Söhne Aldo, Vasco und Rodolfo, Maurizios Vater, in seine Fußstapfen. Doch es ist Aldo, der Gucci in den nächsten 30 Jahren zu Weltruhm führt. 1974 halten er und sein Bruder Rodolfo je die Hälfte am Unternehmen. Aldo holt seine uneheliche Tochter, sie wird später die Familiengeschichte aufschreiben und heißt ebenfalls Patricia, als erste Frau in den Vorstand. Lange hat er seine Tochter verheimlicht, auch weil Ehebruch im Italien der 1950er und 1960er Jahre mit Gefängnis bestraft werden konnte. Seinen 3 Söhnen überschreibt er indes immer mehr Anteile. Zumal einige Gucci glauben, dass Rodolfo, der zwischen 1929 und 1943 als Schauspieler Karriere gemacht hat, sich nicht genug um das Modeimperium verdient macht. Das Ringen um die Macht wird in den 1980er Jahren gefährlich, als Adolfos Sohn Paolo seine eigene Linie unter dem Namen Gucci betreibt und sein Vater ihn deshalb aus dem Familienunternehmen wirft. Paolo rächt sich, indem er seinen Vater 1982 bei der US-Steuerbehörde anzeigt. Der Film zeigt Patricia als geltungssüchtige Ehefrau, die bei diesem Verrat das Zünglein an der Waage spielt. Weil sie ihren Maurizio an der Spitze will und ihr das Tragen des Namen Gucci alles bedeutet. Maurizio besitzt nach dem Tod seines Vaters Rodolfo tatsächlich die meisten Anteile und wird von seinem Onkel Aldo und dessen Söhnen verklagt. Er habe die Unterschrift, die ihm die Anteile überschrieb, gefälscht. Nach außen soll die Marke von Familienfäden ungetrübt weiter für jahrhundertealte florentinische Handwerkskunst und modernen Dandy-Charme stehen, doch unter Maurizio rutscht das Unternehmen in die roten Zahlen. In Zeiten zunehmender internationaler Konkurrenz und lästiger Markenfälscher stellt Maurizio Tom Ford als Designer an, der ab 1990 wieder Glanz in das Modeunternehmen bringt. Als Maurizio 1993 seine Anteilshälfte an ein in Bahrain ansässiges Kreditinstitut verkauft, endet die Beteiligung der Nachkommen Guccios an Gucci. 1995 wird Maurizio von Killern vor seinem Mailänder Büro erschossen. Er hinterlässt zwei Töchter, die er mit Patricia hat. Die jüngere ist 14. Als die Mutter Jahre später vor Gericht steht, beklagen sie, dass ihr Vater ihre Mutter verlassen habe und beteuern deren Unschuld. Patricia wird nach knapp 18 Jahren entlassen. Sie wäre früher freigekommen, hätte sie das Angebot, als Beraterin für ein Schmuckunternehmen zu arbeiten, angenommen. Stattdessen meinte sie: »Ich habe noch nie gearbeitet und werde jetzt nicht damit anfangen.« Im Frühjahr 2021 beschwert sich die 72-Jährige, weil Lady Gaga sie zur Vorbereitung auf ihre Rolle nicht getroffen habe. Verstand, Rücksicht und Respekt würden es gebieten. Geschichte im Alltag. Trampolin. Hoch hinaus. Die Geschichte des Trampolins beginnt, als ein Junge 1930 in einem Zirkus sitzt. Sein Traum vom kurzen Moment des Fliegens wird schon bald Realität und ein sprunghafter Erfolg. Von Agnes Fasekas. Als Annalena Baerbock sich im Frühjahr dieses Jahres in die Turnhalle begibt, ist die Freude bei den Schlagzeilenschreibern groß. Eine Spitzenpolitikerin, die hoch hinaus will. Die früh gelernt hat, große Sprünge zu machen. Endlose Analogien sind möglich. Ja, wir wissen es jetzt alle. Unsere neue Außenministerin räumte einst Medaillen ab, und zwar auf dem Trampolin. Damit rückte plötzlich eine vergessene Nischensportart in den öffentlichen Fokus, und manche Eltern mögen hoffnungsfroh in den Garten gespäht haben, wo sich die Kinder gerade beim Hüpfen die Köpfe einschlugen. Doch wie kam es überhaupt dazu, dass Menschen auf einem Tuch herumspringen? 1930 sitzt der 16-jährige George Nissen aus Cedar Rapids, USA, im Zirkus und sieht dabei zu, wie sich die Artisten vom Trapez ins Sicherheitsnetz fallen lassen. Er fragt sich, wieso gibt es kein Gerät, auf dem es sich immer weiter und höher springen lässt? Die Idee kommt nicht von ungefähr, immerhin ist der Teenager selbst ein begeisterter Turner. Zu Hause nimmt er dann erst einmal sein Bett auseinander, doch es hakt an der Federung. Erst 1934, als sich Nissen am College mit seinem Gymnastiktrainer zusammentut, gelingt es ihnen, mit Hilfe eines Nylontuchs und Schläuchen ein flexibleres Gerät herzustellen. Die Gummiteile werden später durch Metallfedern ersetzt. Etwa zu dieser Zeit gründet Nissen seine Akrobatikgruppe Three Leonardos, mit der er bis nach Mexiko reist. Dort lernt er auch das spanische Wort für Sprungbrett, El Trampolin. 1942 gründet er mit seinem Trainer die Griswold Nissen Trampoline and Tumbling Company. Und sie beginnen, das Gerät zu bewerben. So stellt Nissen es zum Beispiel bei einem YMCA-Camp vor. Die Kinder sind begeistert und springen damit in den Pool. Aber auch das Militär hat bereits ein Auge auf Nissens Patent geworfen. Die Air Force ist gerade dabei, ihre Piloten für die Luftkämpfe des Zweiten Weltkriegs auf dem Trampolin fit zu machen. Sie üben mit Pirouetten die Orientierung nach schwierigen Manövern. So richtig hoch hinaus geht es mit der Erfindung gegen Ende des Krieges. Der mit Nissen befreundete Pilot Scott Carpenter soll 1959 in die erste Gruppe der US-Astronauten gewählt werden. Zusammen führen sie das Trampolin als Trainingsgerät für die NASA ein und erfinden das Spiel Spaceball. Dabei haben die Astronauten gleichzeitig zu hüpfen und einen Ball ins gegnerische Tor zu werfen. Damit katapultiert sich das Trampolin endgültig in die Herzen der Amerikaner. Nissen bewirbt die gesundheitlichen Vorzüge des neuen Sports und meldet insgesamt 44 Patente an. 1962 wird das Trampolin als Disziplin anerkannt und bei der ersten Weltmeisterschaft in London 1964 gewinnt die USA den Titel. Nur 6 Jahre zuvor sind die amerikanischen Geräte zum Deutschen Turnfest in München vorgestellt worden. In Deutschland hat man seit 1951 ebenfalls an verschiedenen Modellen herumgetüftelt. Die erste Wurfmaschine baut Albrecht Hurtmanns. Ein Gestell aus Eisenrohren, das Tuch aus Rollladengurten vernäht und mit Fahrradschläuchen gespannt. Und George Nissen? Der verkauft sein Unternehmen zwar in den späten 1970er Jahren, aber seiner Leidenschaft bleibt er treu. Vor allem fühlt er sich verantwortlich für all die Verletzungen, die das neue Sportgerät verursacht. Daran sind nicht zuletzt die höchst beliebten, aber wenig regulierten Sprungzentren verantwortlich, in denen amerikanische Familien auf- und abhüpfen. Der Erfinder des Trampolins wird deswegen nicht müde, auch die von ihm entworfenen Sicherheitsregeln zu bewerben. Er selbst dagegen lässt sich auf abenteuerliche Stunts ein. 1977 erklimmt er mit seinem Schwiegersohn Ron die Khufu-Pyramide in Ägypten, stellt ein Trampolin auf die abgeflachte Spitze und vollführt waghalsige Sprünge. Auch der Big Ben dient als Kulisse für die Saltos von Nissen. Der hat noch ein Ziel. Sein Sport soll olympisch werden. 86 Jahre alt muss er werden, bis sich sein Traum erfüllt. Bei den Spielen 2000 in Sydney steht erstmals ein Trampolin im Stadion. Nur einen Wermutstropfen soll es geben. Das erste olympische Gold gewinnen nicht etwa die USA, sondern Russland. Nissen hatte der Sowjetunion schon Anfang der 1950er Jahre eines seiner ersten Geräte geschenkt. Und dort hat man offenbar fleißig trainiert. Porträt: Andy Warhol, Ikone einer bunten Welt. Der Sohn slawischer US-Einwanderer wird als Grafiker, Fotograf, Filmemacher und Autor zum Idol der Pop-Art. Seine Schüchternheit überspielt er mit Selbstinszenierung. Von Marika Schertl. Es ist ein lauer Juliabend 1962, als der Galerist Irving Blum eine Ausstellung eröffnet, die Geschichte schreiben wird. Dabei gibt es nicht mal eine richtige Vernissage. Keine coole Party mit Häppchen, Champagner, Schickeria. Der Künstler Andy Warhol, 33 Jahre alt, Werbegrafiker in New York, hält es für überflüssig, für das Event extra nach Los Angeles zu reisen. So präsentiert Blum die Exponate seines Protégés etwas verzweifelt, 32 Bilder, jedes 50 mal 40 Zentimeter groß. Sie alle zeigen auf den ersten Blick dasselbe, eine Suppendose der Marke Campbell's. Mit Acrylfarbe auf Leinwand gemalt, mit dünnen Holzleisten gerahmt. Die Dosen sind fast identisch, nur die Geschmacksrichtungen unterscheiden sich. Tomatensuppe, Hühnersuppe, Erbsensuppe. Insgesamt 32 verschiedene Sorten. Jedes Bild kostet $100. Die wenigen Gäste, die an jenem Juliabend die Galerie betreten, sind etwas irritiert. Manche halten die Ausstellung für eine Frechheit oder einen Scherz. Ein Galerist ein paar Häuser weiter macht sich den Spaß und stellt ein paar Campbell-Suppendosen in seine Vitrine mit dem Schild: Hier kaufen Sie billiger, 60 Cent für 3 Büchsen. Irving Blum indes findet kaum Käufer für die Bilder und zahlt dem Künstler Warhol zähneknirschend $1.000. 35 Jahre später gehen die Campbell's Soup Cans für $15 Millionen an das Museum of Modern Art in New York. Multitalent Warhol, Werbegrafiker, Filmemacher, Buchillustrator, Verleger, Autor und Musikproduzent, ist nach seinem Ableben endgültig auf dem Olymp der Kunstszene angekommen. Er hat nicht nur scheinbar Banales wie eine Suppendose zur Kunst stilisiert. Kaum einer, der die berühmten Dosenbilder oder die Siebdrucke von Marilyn Monroe nicht kennt. Andy Warhol ist auch zum Vordenker von Starkult und Selbstvermarktung geraten. Er hat sich als Ikone der Pop-Art vom Underground-Künstler zum Liebling der Museen gewandelt. Vom Enfant terrible der Avantgarde zu ihrem größten Darsteller und zu sich selbst als seiner eigenen Marke. Begonnen hat dabei alles mit einer nicht ganz so glamourösen Geschichte als Einwanderersohn in Amerika. Warhol, geboren als Andrew Warhola, schämt sich zeitlebens seiner Familienhistorie und erfindet dafür pittoreske Anekdoten. In Wahrheit stammt er aus einer Familie von Hunkies, Menschen aus slawischen Ländern. arme Leute am Rand der Gesellschaft. Die Warholas schuften im Kohlebergbau in Pittsburgh, Pennsylvania. Andy ist ein psychisch labiles, kränkliches Kind. Flecken auf der Haut lassen ihn schon als Kind davon träumen, mal so schön auszusehen wie ein Filmschauspieler. Der unglückliche Junge fällt den Lehrern in der Schule dadurch auf, zeichnen zu können. Er zeichnete wie ein Engel, sagt rückblickend eine Mitschülerin. Andy, der Schüchterne, wagt sich nach dem Studium an große Magazine wie Glamour. Er lernt offen homosexuelle Kollegen kennen und schaut sich ihre Stylings ab. Er erkennt seine Freunde an Selbstinszenierung. In den folgenden Jahren wird er Darling von Modezeitschriften wie Harper's Bazaar und Vogue oder auch für Tiffany & Co. Doch sein beruflicher Erfolg kontrastiert mit seiner privaten Schüchternheit. Körperliche Liebesbeziehungen sind ihm suspekt. Er ist ständig verliebt in besonders schöne Männer, weil er mit seinem eigenen Aussehen hadert. Er kämpft mit Hautausschlag, er braucht immer dickere Brillengläser, die Haare beginnen auszufallen. Zu einem seiner Angebeteten sagt er: »Küss mich mit deinen Augen«, ein Motto, das ihn stets verfolgen wird. Beruflich ist sein Erfolg ungebremst. Mit 25 Jahren verdient Andy Warhol bereits $25.000 im Jahr, was heute etwa 230.000 Euro entspricht. Der Künstler lernte einen vernünftigen Umgang mit Geld jedoch nie kennen. Er frühstückt in sündhaft teuren Hotels oder speist in Promi-Lokalen, trägt Kunstsammlungen zusammen oder kauft Maß, Schuhe und Anzüge. Inzwischen wohnt er mit seiner Mutter Julia zusammen und mit einem Dutzend wilder Katzen. Und er hat sich als neueste Exzentrik zugelegt, Perücken zu tragen. Zunächst hellbraun, dann grau, silberblond, wieder mal ein Muster von Komplexen. Und dann kommen eben jene Suppendosenbilder 1962. In Los Angeles, etwas geschmäht, in der hippen Szene New Yorks, schon wieder diskutiert. Warhol malt sich als Protagonist der Pop-Art durch Berge von Dollarscheinen oder Coca-Cola-Flaschen. Dann stirbt Marilyn Monroe an einer Überdosis. Die Monroe wird das perfekte Motiv für seine neue Serientechnik. Siebdruck auf Leinwand. Die Inszenierung der schönsten Frau der Welt ist erfunden. Grellbunt, modern, aufregend schön. Andy Warhols endgültiger Durchbruch. Warhol gründet seine Factory, eine Gruppe von Künstlern und teilweise durchgeknallten Existenzen. Mitunter, so die Überlieferung, kommen sie nur zusammen, um Amphetamine zu nehmen, zu rauchen oder Sex zu haben. Warhol hat einmal gesagt: »Ich zahlte nur die Miete und die Leute kamen, weil die Tür offen stand.« Der Star selbst läuft inzwischen meist mit einer Kamera durch die Partyszenerie, fast so, als hätte er die heutige YouTube-Gesellschaft schon erahnt. Er wird süchtig danach, Superstars zu erschaffen, wie zum Beispiel Edie Sedgwick, hellblondes, dünnes It-Girl im weißen Nerzmantel. Andy und Edie werden zu Manhattans beliebtesten Partypaar. 1970 noch einmal ein Durchbruch. Warhol gründet das Interview Magazine, das bis heute erscheint und sich für hochkarätigen Klatsch und Tratsch interessiert. Wie leben die Modemacher Yves Saint Laurent, Roy Halston, Diana von Fürstenberg, fragt sich der neugierige Andy. Die Antworten werden mit einem Mix aus Pop-Eleganz und großformatigen Fotos serviert. 1979 explodieren die Preise für Warhols Bilder erneut. Er feiert inzwischen seinen 51. Geburtstag im legendären Studio 54, inmitten von Freunden wie Bianca Jagger. Sie überreichen ihm skurrile Geschenke wie Abfalleimer voller 1-Dollar-Noten. Anfang der 1980er Jahre zieht sich Warhol zurück, verliebt sich nochmal neu in seinen Partner John Gold, der kurz danach an AIDS erkrankt. Im Januar 1987 taucht Warhol auf einer Fotoausstellung in Manhattan auf, sieht malat aus und stirbt bald darauf an einer entzündeten Gallenblase. »Sterben ist das Peinlichste, was dir je passieren kann«, hat er mal notiert. Was er hinterlassen hat? Seine letzten Werke verkauften sich für mehr als je 100 Millionen Dollar, Tendenz weiter steigend. Vielleicht war er aber vor allem ein Visionär. Er wäre verrückt und besessen genug gewesen, sich auf sozialen Plattformen zu tummeln, sagt sein Chefarchivar Matt Verbicken in Pittsburgh. Vielleicht hätte er Facebook auch vor Zuckerberg erfunden. Historische Pleiten, die große Bierflut. Zu viel Bier in kurzer Zeit wurde schon so manch einem zum Verhängnis. In diesem Fall auf eine ganz andere tragische Art und Weise. Von Katharina Behmer. Als Schlager klingt es wunderbar. Ich möchte gern an Biersee, so groß wie der Schliersee, so tief und so frisch, und ich wär ein Fisch, ganz tief tät ich sinken und immer zu trinken, sang Franz Lang im Jahr 1970. Was in der Theorie so schön klingt, ist 1814 für die Einwohner des Londoner Stadtteils St. Giles traurige Realität gewesen. Am 17. Oktober war in der Mews & Company's Horse Shoe Brewery ein riesiges marodes Fass voll Porterbier geplatzt. Das löste einen Dominoeffekt aus, in dessen Folge weitere Fässer explodierten. 1.470.000.000 Liter Bier ergossen sich auf die Nachbarschaft. Das entspricht dem Inhalt von 7.350 Badewannen. Eine Flutwelle aus Gerstensaft. Traumhaft? Tödlich. Die schiere Menge des Gebräus entfaltete ungeahnte Schlagkraft. Die Biermassen rissen nicht nur Teile des Brauhauses mit sich, sondern auch zwei angrenzende Häuser. Dabei stürzte eine Wand des benachbarten Pubs ein und begrub eine Bedienung unter sich. Die Bierflut überschwemmte sodann mehrere Straßen. 7 weitere Menschen ertranken, da in der ärmlichen Nachbarschaft oft ganze Familien in Kellerräumen hausten. Diese liefen nun innerhalb kürzester Zeit voll. Angeblich soll manch einer mit der von Franz Lang besungenen Strategie immer zu trinken versucht haben zu überleben. Dass die Bierüberschwemmung im Nachgang auch noch Opfer forderte, die an einer Alkoholvergiftung starben, ist jedoch eine urbane Legende. Sie hörten die Welfen. Wie aus deutschen Fürsten englische Könige wurden. Gelesen von Clemens Benke für Saga Egmont.